Magazin. Hallo, einen schönen guten Morgen, einen guten Mittag oder einen guten Abend, je nachdem, wann Sie oder du dieses hörst. Hier ist die Portunion mit der Magazinsendung, und zwar mit der Nummer 26. Ein herzlich willkommen allen, die da sind, also auf der Leitung sind und die später zuhören. Ganz herzlich willkommen. Und ich grüße in die Runde. Da fange ich mal an mit dem Martin Rechsteiner oder Poughkeepsie, Entschuldigung. Jetzt wollte ich es besser machen als beim letzten Mal und es ist schon wieder in die Hose gegangen. Martin, herzlich willkommen. Hört sich jetzt an wie so ein Pokémon irgendwie. Ich mach's dem, der heute schneidet, einfach. Ich breche das Intro und am Schluss dürft ihr mich wieder wecken. Ich bin fit. Guten Tag. Ja, guten Tag. Du hast heute vor allen Dingen eine besondere Stimme mitgebracht und natürlich damit auch eine besondere Stimmung. Wir freuen uns, dass du da bist und durch heitere Ergänzungen unseres Gesprächs den Gesprächsfaden am Laufen hältst. Dann begrüße ich den Rico. Hallo Rico, guten Abend. Grüezi miteinander. Und dann haben wir den Marc, den Scrollflow in der Leitung. Hallo Marc. Hallöchen. Und damit sind schon alle da. Oder haben wir noch jemanden? Ich bin immer noch neu hier und ich muss immer gucken, diese Liste, da stehen manchmal merkwürdige Sachen drin, die aber keine Menschen sind, oder? Nee. Noch ein Pokémon irgendwo aufgetaucht. So, ja, also, das ist die, wie gesagt, schon gesagt, 26. Ausgabe, und dann wollen wir mal gucken, mit welchen Themen wir uns denn heute hier beschäftigen wollen. Da frage ich mal eben den Rico, ob er uns die Themen vorstellen kann. Ich versuch's mal. Also zuerst gehen wir auf die Feedbacks ein. Dann haben wir die Hauptthemen sind einerseits, fragen wir uns, ob die große Podcast-Renaissance wirklich kommt oder nicht oder wohl oder doch. Dann gehen wir auf Videopodcasts ein. Und dann haben wir eine absolut traurige Nachricht für alle. Aber ich sage noch nicht was. Und nachher kommen unsere Highlights. Genau, also es kommen erst die traurigen Sachen und dann kommen die Highlights. Also eine bunte Mischung, wie man das vor dem Magazin der Portunion gewohnt ist. Ja, dankeschön für die Themenvorstellung. Das klang ja gerade schon ziemlich mysteriös. Also die große Podcast-Renaissance, da bin ich schon sehr neugierig, was sich da dahinter verbirgt. Aber bevor wir soweit kommen, schauen wir mal auf das Feedback der letzten Magazinsendung, der Nummer 25. Da hat es ja ein paar Kommentare gegeben. Und da rufe ich jetzt auch mal wieder den Rico auf, oder? Machst du das, Rico? Ja. Ja, gut. Also einerseits hat Simon Dückert von Management 2.0 Blog einen Artikel geschrieben und motiviert von uns. Wir hatten uns ja letztes Mal und vorletztes Mal so ein bisschen darüber unterhalten, über Cluster und ob das ein guter Begriff ist oder nicht und so weiter und so fort. Und er hat sich da sehr intensiv damit auseinandergesetzt, nämlich 2 Jahren hat er sich mit regionalem Wissensmanagement auseinandergesetzt und hat da herausgefunden, dass der Begriff Cluster ursprünglich von Michael Porter stammt. Der hat nämlich 1998 geschrieben: Clusters are geographical concentrations of interconnection companies and institution in a particular field. Okay. Und darum hat er eben herauskristallisiert, dass Cluster ein sehr guter Begriff ist und dass das eigentlich ein absolut treffender Begriff ist, weil diese Cluster sind immer die Zentren von neuer Innovation. Und darum passt's. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Cluster sind gut. Dann könnte man es doch auch Kompetenzzentrum nennen. Nicht? Das ist ja auch so ein schöner Begriff. Aber ob das dann auf jedes Cluster zutreffen würde, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wofür sie kompetent sind. Ja, stimmt. Fürs Biersaufen kann man auch Kompetenz abbauen, ja, dass auch das geht. Kann man sich da irgendwo melden? Also Zuschrift nimmt die Portunion sicherlich gerne entgegen. Super. Sehr schön. Vielen Dank. An den Simon, ja. Dann hat sich wieder mal Dirk Deimicke von Daimhardt gemeldet. Dirk hat die letzte Folge sehr gut gefallen, doch er fand es ein wenig apfellastig. Dazu müssen wir natürlich sagen, richtig, wir haben nie gesagt, dass wir ausgewogen sind. Und er fand dann auch in weiteren Beiträgen eben, dass es ja nicht nur Podcatcher gibt, die auf iOS funktionieren, sondern dass es da auch noch Android gibt, etc. pp. Absolut einverstanden. Man darf uns gerne Feedbacks geben. Wir haben ja auch nicht alle vorgestellt. Das war auch nicht die Idee, sondern einfach von denen wir etwas Neues wussten. Und Dirk, wenn du von irgendeinem anderen Podcatcher was weißt, dass sie etwas Neues gebracht haben, dann schick uns einfach die Informationen, da bringen wir es. Das ist ja nicht das Problem. Aber wir können ja nicht alle Podcatcher dauernd durchtesten und alles genau beobachten. Das geht jetzt nicht. Aber für das haben wir ja unsere Hörer. Dann hat sich Dirk auch noch eine größere Diskussion gestartet. Da müsst ihr selber etwas dazu sagen, weil mir sagt das gar nichts. Weil Dirk ist, so wie ich verstanden habe, ursprünglich auch aus dem Ruhrgebiet. Und dann gab es eine große Diskussion, wo ist genau das Zentrum des Ruhrgebiets? Ja, also die größere Diskussion fand ich, war das jetzt eigentlich nicht. Ich hatte gesagt, dass Zentrum im Ruhrgebiet liegt in Herne und er hat gesagt, es ist Salvanne-Eickel. Und der Hintergrund ist, dass es im ungefähr um 1975 herum, er schrieb 1974, ich habe das mit 1975 im Ohr, gab es eine kommunale Neureform oder also da wurden die Orte, die es hier im Ruhrgebiet gibt, neu zugeordnet, geclustert, könnte man beinahe sagen. Und ehemals selbstständige Gemeinden, zum Beispiel Wanne-Eickel, wurden dann größeren Städten zugeordnet und einfach so Wanne-Eickel oder Herne 4 ist dann Wanne-Eickel oder so. Und keiner der kleineren Städte wollte gerne seine Autonomie aufgeben, musste das aber dann wurde zumindest auf so einer Guerilla-Ebene wurde dann trotzdem die Autonomie gepflegt. Und das ist bis heute so, in gewissen Ecken des Ruhrgebiets pocht man auf die Eigenständigkeit, obwohl die postalische Adresse eine andere ist. Und seit einem Jahr oder seit zwei Jahren gibt es auch wieder regional bezogene Kennzeichen. Also ich zum Beispiel arbeite im Ennepe-Ruhr-Kreis. Das sind viele Städte zusammengefasst, nennt sich eben auch Kreis. Und ich arbeite aber in Witten. Und Witten hatte lange Zeit das EN-Kennzeichen für Ennepe-Ruhr-Kreis. Man sagte auch gerne Europas Nieten oder Europas Narren dazu. Das mag man halt nicht so gerne haben. Und die haben seit einiger Zeit wieder ein eigenes regionales Kennzeichen. Man kann also wieder ein Autokennzeichen mit WIT für Witten bekommen. Ich denke, das könnte in Herne auch so sein. Da bin ich aber nicht ganz im Bilde. Aber das sind so diese kleinen Auseinandersetzungen sozusagen. Wenn ich sage, das Zentrum liegt in Herne und er sagt, das Zentrum liegt in Wanne-Eickel, dann meinen wir eigentlich dasselbe, nur wir nennen es anders. Jetzt könnt ihr mir als Ausländer vielleicht noch erklären, wieso ist das wichtig? Die Volksseele. Also wenn jemand in Wanne-Eickel geboren ist und später muss er dann sagen, ich bin in Herne geboren, das tut weh. Und das möchte man nicht, das kann ich gut verstehen. Das macht man doch ganz einfach. Dort, wo ich geboren bin, ist das Zentrum des Universums und das stimmt immer. Okay, dann sollte sich aber die Postleitzahl niemals ändern. By the way, was ist denn die Postleitzahl des Zentrums des Universums? 0. Oh. 1? 45, 54. Schweiz. Braucht das Zentrum des Universums eine Postleitzahl? Tja, weiß ich nicht. Also so rein physikalisch gesehen ist es einfach dort, wo alles voneinander weggeht. Also da musst du einfach wieder zurück ins Zentrum. Das findest du ja automatisch, das brauchst du ja keine Postleitzahl, oder? Was gibst du denn so bei Amazon an, wo das an den hin soll? Kommen Sie ins Zentrum. Ja, okay, wenn das klappt, ist ja gut. Ich hätte da jetzt so, also kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, aber okay, ist ja möglich. Also gut, das Thema Herne oder Wanne-Eickel ist ein ganz, ganz simples. Also es ist nur augenzwinkerndes, Also ihr fängt jetzt dort nicht an, einen Krieg, Regionalkrieg zu eröffnen oder sonst irgendwas. Und Nein, es geht ja um Ruhrgebiet. Das muss man nicht befürchten. Nein, Krieg im Ruhrgebiet gibt's nicht, außer zwischen Dortmund und Gelsenkirchen. Aber ansonsten... Nein. Wir sind alle ganz friedlich. Oder? Also ich von meiner Seite jedenfalls. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Dirk das anders sieht. Sonst sprich, Dirk, lass es hören. Gut, die Buddy oder The Buddy hat sich auch gemeldet von der schweigenden Mehrheit. Ihr könnt euch noch daran erinnern, er hatte mit Beyond Bot, das Problem, dass er das Magazin nicht abonnieren konnte. Er hat uns mitgeteilt, er hat das Problem gefunden, nämlich er hat das Ding rausgeschmissen, neu installiert und dann hat das mit dem Abo geklappt. Wir haben einen neuen Abonnenten. Endlich haben wir einen neuen Abonnenten. Juhu, einer, der uns zuhört. Wenigstens einer. Dann gab es noch einen Beitrag, nämlich heute Morgen, wo ich so die Stirne gerunzelt habe. Zuerst kam nämlich Venti vom Hackerfunk und fand, die coolen Kids benutzen eben weder Apple noch Android. Die haben Selfish OS auf Yola und benutzen dort den G-Podder. Ja, okay. Da habe ich auch über meditiert, über die Aussage, was das jetzt alles heißen soll. Also außer G-Podder habe ich eigentlich so ziemlich gar nichts verstanden. Ja, aber genau. Ist ja okay. und dann kam kurz darauf ein Beitrag von Dirk, also eine Antwort. Mit dem Wortlaut, ja, aber warum nutzt du das denn? Böse. Er hat dann aber noch SCNR dahinter geschrieben. Was heißt das? Konnte nicht widerstehen. Ja, auf Englisch, egal. Also, Gott sei Dank weiß ich, dass Dirk und Venti sich sehr gut verstehen. Weil sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht veröffentlicht, weil ich fand, das ist doch sehr hart. Aber einfach Dirk, so etwas denkt man, sagt man aber nicht. Aber was er hat es ja auch geschrieben, nicht wahr? Ja, noch schlimmer. Aber ja, ich weiß, die zwei kommen gut miteinander aus, das wird kein Problem sein. Und vielleicht wird uns Venti auch irgendwann mal erklären, was er da jetzt genau geschrieben hat, dass das vielleicht auch noch irgendwelche Normalsterblichen verstehen. Aber Venti, anstatt dass du jetzt einen Roman schreibst und so weiter, du weißt, du könntest ja einfach mal vorbeikommen oder einen Audiobeitrag und so weiter und so fort, weil sonst verstehen wir wieder nichts. Wenn ich Stimme hätte, könnte ich es erklären. Ah, du weißt, um was es geht? Ja. Ah. Also. Hat er uns gezeigt, als wir uns gesehen haben, damals noch. War noch ein Vorgänger von dem, was er jetzt nutzt. Okay. Also werden wir sehen, Venti oder Poughkeepsie, wer uns das erklärt. Ja, und dann gab es noch ein Feedback via Twitter. Da müsste eigentlich auch Poughkeepsie etwas dazu sagen. Aber ich schon jetzt ein bisschen. Es ging eigentlich darum, Detlef Breitenbach, aka BlackMac42, hat den Tipp gegeben, dass man ja, ihr könnt euch noch erinnern, ich habe letztens gesagt, jede vernünftige Applikation auf dem Handy sollte auch ein Dark Mode haben, weil ich finde dieses grelle Weiß schrecklich, etc. Und dann fand er, ja, ist doch eigentlich ganz einfach und hat das lang und breit erklärt, wie man das macht. Nämlich, man kann ja auch die Farben umdrehen. Also das ist alles, was weiß ist, schwarz und so weiter und so fort. Detlef, vielen Dank für den Tipp. Nur, ich weiß nicht, ob du das jemals ausprobiert hast oder so, das ist unbrauchbar. Das sieht derart schrecklich aus. Das funktioniert so nicht. Also, ja, also das geht gar nicht. Ich bin nach wie vor der Meinung, jede Applikation sollte einen Dark Mode haben. Und bevor wieder diverse Leute finden, nee, es muss nicht alles dark sein und. Nee, man sollte hin und her schalten können, wenn man will, freiwillig. Dass wir nicht wieder in diese Diskussion enden. Aber ja, das waren alle Feedbacks. Schön, das war ja relativ viel Feedback. Herzlichen Dank an alle, die sich da gemeldet haben. Also Venti und De Buddy und auch der Dirk und der, Black Mac 42, wie heißt er denn jetzt? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Detlef, oh, Entschuldigung, Detlef, es tut mir so leid, mein Hirn. Es ist auch nicht mehr das Neueste. Gut, schön. Danke, also das wollte ich sagen, danke. Das ist, glaube ich, auch angekommen. Vielen Dank auch an dich, Rico, für die Zusammenfassung. Das gibt uns die Gelegenheit, jetzt zu den Themen überzugehen. Und ich sehe hier das Thema, was du auch gerade schon angesprochen hast, die große Podcast-Renaissance, Fragezeichen. Also in guter Bild-Zeitungsmanier wird eine Aussage gemacht und dann ein Fragezeichen dahinter geschrieben. Ist es wirklich so oder ist es doch nicht so? Wer kann uns denn darüber etwas erzählen? Ja, das Ding kommt von mir, dass du jetzt meine Überschriften als Bildniveau bezeichnest, frustriert mich natürlich jetzt ungemein. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, das hättest du irgendwo abgeschrieben. Nee. Oh, nein. Also deine Beiträge sind mindestens auf Spiegelniveau. Ist schon gut. Oh, das ist auch viel besser. Egal. Lassen wir das. Nee, ihr habt sicher auch diese Diskussion mitbekommen. Also die geistert, die ist in Amerika eigentlich entstanden und geistert eigentlich quer durch die Medien schon seit einigen Wochen, und ich habe mir immer überlegt, was geht's da eigentlich? Ich habe mich da eingelesen und umgelesen und so weiter und so fort. Das Ganze hat angefangen vom New Yorker Magazin, hat Kevin Rose geschrieben, was ist los und warum gerade jetzt? Das Wort Podcast ist 2 Jahre alt und der iPod, auf dem verwiesen wird, gibt es schon lange nicht mehr und wenigstens nicht in der Urversion. Dennoch scheint das Genre lebendiger denn je. Ich sprach mit den Menschen hinter den mehreren populären Shows und sie waren sich einig, wir sehen einer goldenen Zeit des Podcastings entgegen. Klingt doch schön. Darf ich noch immer fragen? Ich habe gerade verstanden, der Podcast, das Wort Podcast sei 2 Jahre alt, das habe ich mich verhört, ne? Es ist 10 Jahre, ne? Oder so. 10 Jahre. Oder? 10 Jahre, okay. Ich habe 2 verstanden, aber meine Ohren. Das 10-jährige Jubiläum haben wir ja gerade gefeiert. Ja, meine Ohren sind müde, das Augenlicht schwach. Oder meine Zunge. Vielleicht habe ich auch 2 gesagt. Egal. Ist ja egal. Nur das wäre jetzt für mich ein Wunder, wenn das erst 2 Jahre alt wäre. Also gut, wir gehen davon aus, es ist ungefähr 10 Jahre alt. Das war ja auch der Anlass für diesen National Podcast Day, der davor 6 Wochen oder so gefeiert wurde. Genau. Und Ende 2015 findet ja noch Irland, glaube ich, ein großer europäischer Kongress statt. Auch in diesem Thema. Ach ja, das habe ich auch am Rande mitbekommen. Mhm. Aber ich bin dann durch sämtliche Artikel, die da erschienen sind, zu diesem Thema, bin ich mal durchgegangen und habe mich gefragt, wie kommen Sie zu dieser Aussage? Die einen fanden, es liegt in Amerika hauptsächlich daran, also weil dort haben wir 39 Millionen, irgendwas mit 39, also ganz, ganz, ganz viele Hörer. Es liegt vor allem daran, weil einerseits die Autoradiohersteller das wesentlich besser hinbekommen haben, dass man eben auch die Podcasts integrieren kann. Und natürlich auch die diversen Handy, also Smartphone-Hersteller etc., die Connection, also dass man mit dem Handy einfach ins Auto reinsitzen kann, dann ist man halt, via Bluetooth automatisch verbunden mit dem Autoradio etc. Und das macht die Sache einfach wesentlich einfacher. Und in Amerika ist das natürlich schon ein Thema, weil natürlich die Distanzen viel, viel größer sind. Und da kann ich mir vorstellen, dass natürlich mehr Podcasts gehört werden. Automatisch, weil Radiostationen in Amerika ist nicht ganz so einfach, rein wegen den ganzen Distanzen. Darum haben ja dort auch Podcasts ein ganz anderes Standing. Also das ist das eine. Dann ist natürlich die Frage, wenn es die Autoradios sind oder die Autobeschallung, wird das auch bei uns etwas auslösen? Was denkt ihr? Wie hört ihr im Auto Podcast? Hört ihr im Auto Podcast? Also ich nicht, denn du hast genau ich fahre ja Bahn. Richtig. Aber ich denke schon, ne? Also jetzt, wo dieses, wie hieß das noch, CarPlay hat ja auch nicht so wirklich bisher seinen Markt gefunden, oder? Oder täusche ich mich irgendwie gerade da? Aber wenn so in die Richtung eben mehr, wie soll ich denn sagen, wenn da in die Richtung einfach mehr geht, ja, und weiter dran rumgefeilt wird, denke ich schon, dass das irgendwann, aber das ist dann auch wieder irgendwann, wir Deutsche sind da irgendwie etwas, hinten dran. Oder wir Europäer, sagen wir es mal so. Ja, aber würde das dazu führen, dass man mehr Podcasts hört anstatt Radio? Ich denke dann schon. Wieso? Denn bei Paratio bist du ja immer irgendwie, ja, irgendwie festgefahren, weißt du? Also so sehe ich aktuell für mich selbst irgendwie so das Medium Radio. Aber das ist doch die Sicht eines Podcasters, oder? Das sieht doch jeder Radiomacher ganz anders, oder nicht? Naja, sag mal so, von News oder Magazinen und sowas, ja, ist es ja schön, aber da sehen wir uns doch mal die Radiolandschaft heutzutage an. Es sind hauptsächlich diese, wie heißen die? Control Charts, Media Control Charts, ich weiß es, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Diese vorgefertigten Play-Dinger, Listen da, die man sich zwar selber noch zusammenwürfeln kann, aber letzten Endes läuft doch eh immer die ein und selbe Brühe da hoch und runter. Also da habe ich gar keine Auswahl irgendwie. Und bei Podcasts kann ich mir eben aussuchen, was ich hören will. Gibt ja durchaus auch Musikpodcasts, habe ich mir sagen lassen. Aber ich, auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass man mit den Podcasts einfach mehr eigene Auswahlmöglichkeiten hat. Ja, ich bin auch ein Podcast-Hörer im Auto und ich finde, gerade beim Autofahren habe ich noch, also ich brauche nicht mehr meine ganze Aufmerksamkeit fürs Autofahren. Natürlich brauche ich meine Aufmerksamkeit fürs Autofahren. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwas anderes mache. Aber es bleibt noch genug Restaufmerksamkeit über, um dann auch nochmal zuzuhören, was andere Leute sagen und erzählen und vielleicht auch mit eigenen Gedanken das Ganze zu begleiten. Und das ist für mich, weil ich auch Pendler bin, Berufspendler bin, mit knapp einer Stunde Fahrt hin und her, auch immer eine gute Gelegenheit, meine Playliste leer zu hören, aber mich auch mit anderen Dingen halt zu beschäftigen. Und ja, ich glaube, dass in dem Maße, das hat ja Marc auch gerade angedeutet, wie die oder viele Radiostationen zu einem sehr uniformen Angebot übergehen, die irgendwann mal eine Sättigung eintritt und vielleicht auch Menschen sagen, ich möchte jetzt auch mal wieder etwas mit Gehalt hören, und sie werden sich, glaube ich, dann Wortprogramm zuwenden, und das zu empfangen ist nicht ganz so einfach. Wenn man zum Beispiel an den Deutschlandfunk denkt, der ist ja sehr gestückelt. Das heißt, es gibt UKW-Zellen über Deutschland verteilt, aber die überlappen sich nicht vollständig. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich losfahre, wenn ich eine längere Strecke fahre, habe einen spannenden Beitrag, ein tolles Feature und komme dann in ein Loch, wo keine UKW-Versorgung ist, dann ist der Hörgenuss in dem Moment zu Ende. Früher konnte man dann auch auf Mittelwelle umstellen, aber ich glaube, die neueren Autoradios unterstützen das überhaupt nicht mehr. Ich bin lange Zeit mit Mittelwelle Deutschlandfunk durch die Gegend gefahren. Das hatte immer schon so was, als würde man das so vor so einem Grammophon sitzen. Also das hatte was ganz, ganz, ganz Antikes. Das hat mir total gefallen, und irgendwie finde ich auch dieses Hörerlebnis auf Mittelwelle, dieses Verrauschte und Mono, also ich mag das eigentlich sehr gern, aber mein Autoradio unterstützt das gar nicht mehr. Und ich glaube, das Angebot der Sender auf Mittelwelle zu senden, das wird auch reduziert. Ich weiß es nicht ganz genau, aber mir ist halt schon aufgefallen, dass die Angebote nicht mehr so stark sind. Und da könnte natürlich, also die zwei Theorien jetzt mal für wahr angenommen, also A, die Menschen sind irgendwann mal satt von diesem Einheitsprogramm und sie wollen sich dann nicht unbedingt anderen Musiksendern, sondern ein Wortprogramm zuwenden. Das sind schon zwei sehr gewagte Annahmen, muss ich zugeben. Dann kann ich mir vorstellen, ist ein Podcast, der sich jetzt einem Thema monothematisch oder so als Magazin zum Beispiel so widmet, dann eine schöne Alternative. Und gerade beim Autofahren, dann ich kann es halt anhalten. Das hat der Simon Dückert, glaube ich, auch mal so schön beschrieben, dass er eben sagte, der Vorteil ist, ist viel unterwegs, irgendwie Kunden besuchen oder so. Er kann dann einfach anhalten an der spannenden Stelle, und wenn er dann seinen Kundenbesuch beendet hat, dann kann er an der Stelle weiterhören und braucht nicht irgendwie zu schauen, wie kriege ich jetzt das sozusagen die Auflösung oder den Rest vom Beitrag mit. Und den Vorteil habe ich ja beim zeitsouveränen Nachhören. Genau, aber was würdest du denn sagen, jetzt mal irgendwie etwas gesponnen? Ihr kennt doch diese Timeshift-Funktion bestimmt von den TV-Geräten. Ja. Wenn es das wiederum für Radio geben würde, das wäre doch total schwachsinnig, oder? Also, oder findest du, das wäre so die ideale Lösung für den Otto-Normal-Radio-Hörer? Bin ich mir gar nicht sicher, ob es das nicht tatsächlich schon gibt bei diesem DAB, dass man das nicht auch machen kann. Ja, da habe ich mal irgendwie sowas mitbekommen. Wenn ich gezielt höre, also was wenn man in den Supermarkt reingeht zum Beispiel, wenn man in den Supermarkt reingeht und guckt in die Zeitungsecke, da sind ja 20, 30 TV-Zeitschriften. Die sehen zwar alle gleich aus, aber die haben irgendwie ihren Markt und die meisten Fernsehnutzer möchten gerne im Vorfeld wissen, wann welcher Film, welches Angebot läuft. Ein Radioprogramm zu bekommen, das ist gar nicht so einfach. Es gibt zwar Spezialversender, ich weiß es nur vom Westdeutschen Rundfunk, der hat jahrelang so ein kleines Heft verschickt, das musste man aber abonnieren, da musste man sich irgendwo eintragen, dann bekam man das immer zugeschickt, das Radioprogramm der nächsten 4 Wochen oder so, und dann konnte man auch gezielt hören. Gut, heute kann man das im Internet nachlesen, aber der Gedanke, Radioprogramm gezielt zu hören, der ist nicht so verbreitet wie Fernsehprogramm gezielt schauen, und ich kann mir aus meiner persönlichen Sicht jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass ich sage, das und jenes will ich jetzt gezielt hören und das würde ich jetzt in meinen Timeshift-Rekorder irgendwie hineinprogrammieren. Also ich finde es einfach unnötig. Also ich denke, technisch machbar, kein Problem. Mhm. Aber ich finde es unnötig aus dem Grund heraus, weil du kannst ja jetzt von den diversen Musikanbietern, also von Spotify über Google Play bis was weiß ich was alles, kannst du ja sagen, hey, füll mir einfach mal die Festplatte mit irgendwas und das läuft einfach ab, also nach einem Zufallsprinzip, und dann hast du deine Musik mal. Und ja, der Text kommt halt dann eben via Podcast oder sonst irgendwie, wenn du das irgendwie gemischt willst oder sonst irgendwas. Also von dem her macht ein Timeshift-Angebot nur bedingt Sinn. Also bei einem Film macht das, also TV macht das für mich mehr Sinn. Bei einem Radio macht das für mich sehr wenig Sinn irgendwie. Aber maybe, I don't know. Also ich habe kein Auto hier in der Schweiz und deshalb höre ich mir das immer via Smartphone an. Und das ist ja auch der zweite Grund, der aufgeführt wird, dass sie sagen, erst jetzt ist die Smartphone-Dichte, also jeder hat ein Smartphone inzwischen, so hoch, dass es eben auch problemlos ist, diese Podcasts zu hören. Was früher natürlich, ja, du brauchst ein spezifisches Gerät, weil nur diese iPods waren da und die waren natürlich schon immer relativ teuer. Das konnten sich nicht alle leisten. Aber jetzt hat ja jeder Teenager hat so ein Ding, die meisten wenigstens. Und das führt dazu, dass Podcasts mehr gehört werden. Das ist so eine zweite These. Was haltet ihr von dieser These? Ja, sie klingt irgendwie logisch. Ob es denn letzten Endes so ist, keine Ahnung. Aber ja, würde ich mich jetzt mal so vorbehaltlos einfach mal anschließen. Du, Martin? Ja, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, ob der Konsum von Podcasts tatsächlich an der Technik oder maßgeblich durch die Technik gesteigert oder vermindert werden kann. Also vielleicht habe ich da einen falschen Gedanken, aber dass man sagt, ja, hier, man muss nur die Single Purpose App haben oder einen ganz tollen Podcatcher oder man muss dieses oder jenes anbieten, eine Kommentarfunktion einbauen oder dass die Dinge noch einfacher werden. Ich erlebe es eigentlich so, dass diejenigen, die intensiv Podcasts hören, dass sie sowieso eine Neigung zum Wortprogramm irgendwie haben und die auch schon unabhängig von dieser Verfügbarkeit besondere Angebote, audiophile Angebote ausgesucht haben. Also beim UKW-Sender, gut, da kann ich mir gut vorstellen, da gibt es dieses dieses beiläufige Hören, also dass man irgendwo reinrutscht und irgendwas mitbekommt, eine Reportage, 2 Minuten oder so, weil man gerade im Supermarkt ist oder was auch immer, oder bei das Autoradio auf diesem Dudelsender stehen hat. Aber dieses Podcast hören, eben wie Wortprogramm im Radio, wenn ich tatsächlich nach einer Programmliste auswähle, das hat eigentlich, das ist eine Typfrage des Menschen. Und ich weiß nicht, ob diese Typfrage des Menschen durch Technik irgendwie großartig beeinflusst werden kann. Ich bin da gar nicht so, ich mag das gar nicht so eins zu eins glauben, aber vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen zu skeptisch. Naja, wenn die Technik nicht so der Grund sein soll, oder vielleicht gibt's ja auch keinen echten simplen Grund. Vielleicht Thema Podcatcher oder sowas. Aber mit der Podcat gibt's ja eigentlich schon einen geilen Catcher. Also der das Ganze auch relativ smooth rüberbringt, ne? Ja. So für die Augen meine ich jetzt, ne? Und der Spieltrieb wird geweckt. Haben wir ja jetzt die letzten Ausgaben ausgiebig drüber geredet, ja. Aber ist Podcast irgendwie bei uns in Deutschland zumindest irgendwie vielleicht noch so eine Nische? Was ist denn das, ne? Ja. Also da hatten wir es doch auch schon mal drüber, oder? Ach nein, ganz neu. Also, ja, brandneu. Aber wie will man denn wiederum Werbung wieder für Podcast machen? Also Poughkeepsie hat ja eben geschrieben, weil ja seine Stimme leider nicht so dolle ist. Umso simpler die Technik, umso mehr Leute würden zuhören. Ja, aber iOS beispielsweise jetzt von Apple, um mal wieder apfellastig zu werden, ist ja schon recht simpel, oder? Ja, also ich ja, sicherlich macht eine komplizierte Technik, also eine Hürde, wenn ich eine große Hürde habe, macht es den Zugang schwieriger. Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand, der jetzt keine Ruhe hat, sich ein paar Minuten lang mit einem Wortbeitrag auseinanderzusetzen, mit den Thesen, die dort geäußert werden, womöglich mit den Gegenthesen, die ein Gesprächspartner äußert. Wenn ein Zuhörer nicht die Ruhe hat, sich darauf einzulassen, dann wird er diese Ruhe auch nicht haben, wenn er das schnellste und tollste Smartphone in der Hand hat, was ihm die App sozusagen direkt, ja, also es ist eher so eine Typfrage des Benutzers, interessiert er sich überhaupt dafür oder denkt er, dass ihn das interessieren könnte? Rico, bist noch wach? Ich bin am Überlegen. Ui. Also, was es liegt. Also, so, ja, wir brauchen Zeit. Nee, also es gibt ja noch eine dritte These, die finde ich nämlich eigentlich fast die interessanteste, auch wenn ich nicht an sie glaube. Aber man fand, also es ging vor allem in den amerikanischen Blättern sehr stark herum, dass die Podcasts immer professioneller werden. Also dass man ein bisschen wegkommt von diesen Quassel-Podcasts, wie sie das so schön geschrieben haben, sondern zu hochprofessionellen Podcasts. Ein sehr bekanntes Beispiel, das im Moment absolute Schlagzeilen macht, meine Zunge will heute nicht, haben sich schon alle mitbekommen, der Podcast Serial, der wird von einer amerikanischen Journalistin gemacht, von Sarah König, und sie macht wöchentlich eine Folge, wo es um ungelöste Kriminalfälle geht, wo sie das vorstellt und so weiter. Der erscheint jeden Donnerstag und räumt pro Folge über 1 Million Downloads ab, und darum steckt sie mit diesem Podcast so in allen Top-Charts. Sehr schön gemacht, ich habe ihn jetzt ein paar Mal gehört. Ich werde ihn aber nicht mehr weiterhören. Aus dem Grund heraus, mich fasziniert es nicht so. Also für mich hat es irgendwie so etwas von, so Fingerzeig. Hier ist was Schreckliches passiert und so. Aller Aktenzeichen XY irgendwo. Das hat mich schon anno dazumal nicht fasziniert. Aber das liegt eher an mir als am Podcast. Der Podcast ist super gemacht. Was ich an diesem Podcast fantastisch finde, ist die Webpage. Man, das ist nicht einfach eine Webpage mit einem Player drin, sondern die Webpage ist der Player. Und das ist genau das, wo ich finde, dorthin soll das Ganze. Also ja, nicht so eingesetzt, sondern das Ganze, also super gemacht, das ist das Ding. Und man merkt einfach, sie ist Radiojournalistin und weiß natürlich, wie man audiomäßig rüberkommt und wie man das aufzieht etc. Also wirklich fantastisch. Also liegt es daran, dass die Podcasts immer professioneller werden. Ist das eine These, die das die Renaissance unterstützt? Ja, das widerspreche ich mir sozusagen ein bisschen selber, weil ich persönlich mag auch Podcasts, ich höre, also Podcast, wo ich das Problem habe, die Leute zu verstehen oder wo mit sehr unterschiedlichen Niveaus, wenn mehrere Leute sprechen, gearbeitet wird, dem kann ich schwer folgen. Ich bin sowieso leicht schwerhörig und wenn ich es dann auch noch im Auto höre, dann habe ich wirklich Probleme, muss ständig hin und her regeln. Da freue ich mich schon. Podcast, die nicht über Phonik gehen? Ist natürlich, das Podcasting geht über Aufphonik und alles, was aus dieser Ecke kommt, aus der Podunion kommt, ist auch davon ausgenommen. Das also das meine ich gar nicht. Nein, es gibt aber andere Podcasts, wo ich dann denke, ach schade, eigentlich interessantes Thema, aber ich kann jetzt gerade nicht mehr zuhören. Ich möchte jetzt gerade nicht mehr zuhören, weil da schon auch die Form ein bisschen meine Neugier leitet. Muss ich schon leider dazu sagen. Und das widerspricht natürlich meiner These, wo ich gerade sagte, eigentlich nur meine innere Neugier sozusagen treibt mich dahin. Ich kann mir schon vorstellen, dass es eine gewisse Qualität hat. Was aber witzig ist, glaube ich, ist, wenn man sagt, ja, Podcast, das ist so das alternative Radio, da passieren Sachen, die sich im Mainstream sozusagen nicht abbilden. Und wenn man aber sagt, ja, jetzt professionalisiert sich der Podcast, ja, wohin professionalisiert er sich denn? Zum Mainstream hin? Dann ist es ja nicht mehr die Alternative. Also dann ist das jedenfalls nicht mehr der Reiz. Das ist auch so ein bisschen, was ich nicht verstehe. Ich finde, der Vergleich zwischen Radio und Podcast, der hinkt doch permanent. Also für mich sind das zwei verschiedene Medien. Grundlegend verschiedene. Klar, beide über Audio, bla bla bla bla. Aber für mich ist Radio, das ist ein, also wie es jetzt im Moment daherkommt, kurz, knappe Infos mit viel Musik, viel Unterhaltung und absolut auf Mainstream zugeschnitten. Und Podcast ist eben das Nischenprodukt, wo jeder Podcast seine eigene Nische hat, seine Fanbase aufbaut etc. und lange, also eben, ich vergleiche immer Slow und Fast Food. Radio Fast Food, Podcast Slow Food, wo es eben, da musst du dir Zeit nehmen. Und was du auch vorher gesagt hast, geht mir meistens so, auch gute Podcasts kann ich nicht jederzeit anhören. Also je nachdem, was ich mache, in was für einer Stimmung, dass ich bin oder sonst irgendwas, brauche ich einen anderen Podcast. Also bei gewissen Podcasts musst du sehr genau zuhören, weil es inhaltlich, ja, schwierig ist zu verstehen. Da brauche ich eine gewisse Ruhe und das kann ich nicht neben dem Arbeiten oder wenn ich noch so einigermaßen noch konzentriert sein muss. Dann andere Blabber-Podcasts, ja, die kannst du dir immer anhören, da kann ich problemlos nebendran arbeiten, telefonieren und sonst irgendwas und das läuft im Background und ich verpasse gar nichts, oder? Soll jetzt keine Abwertung sein, weil ich mag beide Arten von Podcasts. Aber das hat für mich beides nicht mit Radio zu tun. Also Radio ist, bei mir läuft eigentlich auch sehr viel der Radio, aber ich könnte dir nie sagen, was da gesprochen wird, noch sonst irgendwas. Also das ist wirklich nur noch Hintergrundrauschen, sonst gar nichts. Das kann ich dir wenigstens beim Podcast noch sagen, was es ging. Naja, ich weiß, was du meinst. Also so diese je nach Stimmungslage in anderen Podcast und so weiter und so fort, auch vom Anspruch her, ist ein bisschen so wie bei den Filmen, die ich gelegentlich halt dann doch mal schaue. Einmal hast du irgendwie Bock auf so eine coole Dokumentation, am besten natürlich, wenn sie von mir gedreht wurde. Oder aber natürlich dann, wenn, weißt du, so Samstag irgendwie und man ein geht Blockbuster nicht aus oder na, hat. Ja, genau, irgendwie so eine USA-Kacke, weißt du, so irgendwie. Ohne USA-Kacke, Disney ist auch schön. Nee, ich meine jetzt eher so was total schwachsinnig, keine Ahnung, wie hießen die Filme, American Pie oder irgendwie sowas, ja. Also du musst nicht großartig nachdenken, du setzt deinen Hintern einfach auf die Couch, Glotze an, Hirn aus, bumm. Das muss ab und an mal sein. Und so, denke ich, ist das ab und an vielleicht nicht ganz so krass bei Podcasts. Also beispielsweise habe ich heute auch einen gehört, den ich jetzt aber nicht nennen kann, weil das ein Teil der Highlights sind ist. Da geht schon das Hirn mit, ne? Also da ratterte so das ein oder andere Zahnrad, das sich schon lange bei mir nicht mehr bewegt hatte. Wenn ich jetzt nicht in der Stimmung gewesen wäre, hätte ich den Podcast kaum folgen können. Ne? Also so je nach Stimmung, hast du recht. Rico, Entschuldigung, du möchtest darauf antworten, gerne. Ja, aber nee, ich frage mich jetzt gerade, gut, jetzt sagen wir, es gibt pro, also für verschiedene Sparten, für verschiedene Stimmungen etc. gibt's Podcasts. Für mich ist natürlich immer noch die Frage, haben sich die Podcasts grundsätzlich verbessert oder nicht? Also sind sie besser geworden als früher? Also ich höre jetzt auch schon seit 8 Jahren Podcasts intensiv. Und ich überlege mir das jetzt schon ziemlich lange. Sind sie wirklich besser geworden? Ich glaube nicht. Oh, ich denke, diejenigen, die es längere Zeit machen, also die ein konstantes Angebot machen, die wollen sich natürlich vielleicht auch ein bisschen weiterentwickeln. Also jeder Einzelne gesehen auf jeden Fall, aber so als Ganzes gesehen. Ja, ich wollte gerade eben fragen, also wie meinst du besser geworden in Sachen Qualität, also Audioqualität, Technikqualität oder eben persönliche Weiterentwicklung oder ich glaube, als ganzes Medium, also klar hat sich jeder einzelne Podcast weiterentwickelt, aber als ganzes Medium glaube ich nicht, dass Podcast viel anders ist als vor 5 Jahren. Ja, es ist doch bekannter. Also inzwischen dadurch, dass das schon. Ich rede jetzt rein von der Qualität. Schwer. Also ich denke so rein vom soundtechnisch gesehen, ja, finde ich schon, dass sich so einiges getan hat, weil schau an, was das Equipment damals gekostet hat und was es heute kostet. Wenn du dir das Equipment von damals eben jetzt ranschaffen würdest, bezahlst du echt einen Pfifferling oder vielleicht nicht mal mehr einen Pfifferling für und B, würde jeder sich über die Tonqualität aufregen. Und ja, also keine Ahnung, es gibt ja schon relativ gute, was ich aber nie verwenden würde, für den professionellen Einsatz, so ein USB-Mikrofon, Großmembran-Mikrofon oder sowas, ja, für einen Huni. Vor ein paar Jahren hast du dafür noch, keine Ahnung, vielleicht 400-500 gezahlt. Ja, das war schon schlecht. Aber denkst du nicht, dass es einfach für die Podcaster einfacher geworden ist zu produzieren? Früher haben wir einfach einen viel größeren Aufwand gemacht. Aber im Endeffekt, das, was rauskam, ist so großer Unterschied nicht. Wir haben einfach weniger Aufwand. Ist immer noch viel zu großer Aufwand, aber wir haben weniger Aufwand wie früher. Jetzt beschwer dich doch nicht. Also über das Hobby beschweren ist immer irgendwie komisch. Ich beschwere mich ja nicht. Ich sage einfach, es braucht unheimlich viel Zeit. Ich würde ja viel lieber noch mehr aufnehmen, anstatt das Ganze drumherum, oder? Eigentlich, oder? Boah, also mir macht der Aufwand dann auch wiederum irgendwo Spaß. Nur blöd ist es, wenn es an Tagen betrieben werden muss. Beispielsweise jetzt wie heute mit den Themen, Vorbereitung und so weiter, ne? Und du hast aber separat noch echt viel zu tun beruflich, auf der beruflichen Seite. Und dann sage ich dann auch, Mensch, könnte doch ein bisschen einfacher von der Hand gehen. Aber so generell, klar ist es heutzutage einfacher. Es gibt Open-Source-Software, die kriegst du gratis im Netz. Du steckst hier USB-Interface an deinen PC oder Mac an und los geht's. Oder vielleicht sogar nur mit dem iPhone oder mit dem Android-Smartphone. Du kannst von überall podcasten. Und genau das macht für mich Podcast so interessant. Wenn jetzt nur diese Podcasts existieren würden auf einem extrem hohen Niveau irgendwie. Und das würde für mich wieder irgendwie ein bisschen langweilig werden. Mir gefällt so diese große, bunte Mischung und die Vielseitigkeit der Podcast-Kultur. Also das finde ich faszinierend und da kann jeder Honk, ne, wenn man so will, und egal ob Profi oder nicht Profi, Laie, Hobby, Semi-Pro, keine Ahnung, was es so alles gibt, kann podcasten und genau das machen ja so einige Leute, Gott sei Dank. Und das ist wie so ein Abenteuerspielplatz irgendwie. Mhm. Man kann sich echt austoben und muss sich an keine Grenzen irgendwo halten oder Richtlinien. Natürlich so ganz extreme Dinge. Vom Inhalt mal so abgesehen irgendwie. Ja, aber im Grunde genommen ist die Podcast-Kultur relativ bunt und das macht das Ganze auch sehr, sehr interessant. Vielleicht ist das so einigen Leuten noch gar nicht so bewusst. Weißt du? Du hast gerade sehr interessanten Punkt angesprochen, nämlich den Abenteuerspielplatz. Das finde ich einen ziemlich guten Begriff, weil durch das Beispiel, was Rico gerade brachte, die Serial, also die Frau, die den Podcast-Serie Serial macht, die auch eigentlich Journalistin ist und dann aber einen Podcast macht. Also eigentlich denkt man ja, ein Journalist, wenn er nicht komplett selbstständig ist, der arbeitet also für irgendein journalistisches Haus und nicht auf eigene Kappe. Aber ich habe den Markus Richter im Ohr und ich habe so den Holger Klein so ein bisschen im Ohr, die gesagt haben, ja, wir arbeiten für einen Sender, das machen wir auch gerne, aber so ein Sender, der hat halt gewisse Regeln und die sind manchmal starrer, als es mir eigentlich genehm ist und da suche ich mir daneben nochmal so ein Spielfeld, wo ich mich persönlich austoben kann. Da mache ich Sachen, die kein Programmchef, keine Programmchefin dieser Welt mehr erlauben würde. So war ja, glaube ich, auch mal die Idee von NSFW, um da mal richtig vom Leder zu lassen, was mit der Zeit aber dann auch seinen Reiz verloren hat, offenbar. Also das ist auch so eine ganz interessante Entwicklung. Also da will man mal auf den Putz hauen und irgendwann ist aber auch die Motivation auf den Putz zu hauen nicht mehr so da. So kommt's bei mir, ist bei mir jedenfalls angekommen. Die wahren Gründe weiß man natürlich nicht. Aber dass man eben sagt, es gibt Programmchefinnen, Programmchefs, die geben eine Bandbreite vor, so soll das sein, weil der Sender, die Senderanstalten sich eben denken, unsere Hörer, unsere Seher wollen das auf die Art und Weise haben und daneben gibt's aber dann vielleicht doch noch einen Bedarf für etwas anderes und im Moment geht das halt sehr gut in dieser Podcast. Ja, oder vielleicht auch einfach Freidenker. Ne? Also einfach mal eine These aufstellen und mit Leuten drüber diskutieren. Das hörst du im Radio nicht. Oder im Fernsehen siehst du das eher extrem selten, sagen wir es mal so. Ja. Also mir geht's irgendwie so ein bisschen darum, ne? Wie du gerade eben sagst, man bekommt vom Senderchef irgendwie was vordiktiert und so weiter und so fort. Inwiefern kann man dann als Redakteur oder Moderator noch hinter seinen eigenen Aussagen vor einer Kamera oder vom Mikrofon stehen? Und das macht's für mich dann irgendwie wiederum so, da kann ich auch irgendwie trocken News irgendwie vorlesen. Also es ist irgendwie, es wirkt auf mich irgendwie so ein bisschen aufgesetzt. Da ist sicherlich eine Bandbreite, sagen wir mal. Also ich klar, es gibt gewisse Dinge, die sind No-Gos, die kann ein Sender einfach bestimmen, so, das machen wir nicht, ja, wir zeigen oder wir reden nicht über das Thema XY, das gibt es bei uns nicht. Und in dem Moment ist natürlich derjenige, der es machen möchte, beschränkt. Und wenn der halt sagen, ich möchte aber trotzdem über das Thema XY reden, dann macht er das eben auf eine andere Art und Weise. Was mir allerdings noch ein wichtiger Gedanke ist, da möchte ich die Nora Ludewig zitieren vom Omega Tau Podcast, der ist es wichtig, dass Podcasts im Gegensatz zu redaktionell bearbeiteten Radiobeiträgen tendenziell eher nur eine Meinung abbilden und nicht einen von mehreren Seiten geprüften Sachverhalt. Also man könnte, wenn man Podcasts hört, doch ja, das ich finde diesen Gedanken nicht ganz falsch. Welchen Sender kennst du, wo wirklich so sauberen Journalismus hinbringt, dass beide Seiten beleuchtet werden und so weiter. Also Entschuldigung, ich kenne keinen. Glaubst du nicht mehr an das hohe Ideal des guten Journalismus? Nee. Also Journalismus, so mit der Idee, vierte Gewalt, bla bla bla, ja. Komm, hör auf. Das haben sie in den letzten 15 Jahren bewiesen, dass das absoluter Humbug ist. Sich selber bewiesen, wohlgemerkt. Also da hat keiner Aufklärung betrieben. Also, nee. Also Journalismus an sich, echter reiner Journalismus, den gibt's klar noch, aber man muss ihn halt erstmal finden, ne? Ja. Er wird heutzutage so schnell zugemüllt, aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Ich glaube, wir driften so ein bisschen ab. Ja, ich möchte zu diesem Thema noch so einen so am Schluss noch etwas ist mir noch unklar, weil Simon Dückert hat zum Anfang Thema, also wo wir über Radio gesprochen haben, verglichen hat mit Podcast über Twitter gesagt, Podcasts sind eher wie Bücher als wie Radio. Die werden auch nicht gebroadcastet. Und man muss einfach nur dafür Werbung machen. Also, nur Werbung machen, dann kommen Podcasts. Und dann frage ich mich natürlich, ist das Ganze, diese Podcast-Renaissance, ist das nur ein amerikanisches Phänomen oder sind wir wirklich im Aufwind? Was habt ihr denn so den Eindruck? Also nehmen Podcasts ab oder machen wir einfach zu wenig Werbung und die Amerikaner sind einfach besser in Werbung und darum ist dort zu. Ist schwer. Also wir machen zu wenig Werbung und uns jetzt mit den Amis zu vergleichen, finde ich auch, das gab's, denke ich, schon eher Podcasts wie bei uns. Das dauert ja alles immer, bis so eine Welle irgendwie rübergeschwappt ist, ne? Und so ein Trend sich ergibt. Also vielleicht brauchst ganz. Also bei uns kommt der Trend noch. Ja, denke schon. Und ich bin du hast doch da Übersicht über die Pott-Union-Seite, ja? Und du merkst doch auch, dass unglaublich viele sich anmelden und also das bewusst auch tun, nicht nur so als fadenscheinig. Ja, das sagt ja noch nichts über die ganze Szene aus, nur weil sich viele bei Pott-Union. Nein, aber man sieht doch, dass es auch zunimmt, ja. Und ich denke schon auch, dass es massiv zunimmt überall. Und also wie viel es ist. Ich denke mir, vor 3-4 Jahren war es noch einfacher, einigermaßen den Überblick zu bekommen, was sind so neue Podcasts, die aufgetaucht sind. Und das ist jetzt so ziemlich hoffnungslos. Also ich stolpere dauernd über irgendwelche Podcasts, die gibt es schon irgendwo seit 40 Folgen und ich habe noch nie was davon gehört und die sind gut. Und es ist unmöglich, noch irgendwie die Übersicht zu haben. Das finde ich ein guter Trend. Und gleichzeitig kommt noch etwas Zweites dazu. Mit allen Podcastern, mit denen ich spreche, die sagen, die Hörerzahlen nehmen zu. Ja, wenn sie überall zunehmen und keiner verliert, dann müssen ja die Gesamthörerzahlen zunehmen. Oder ist das eine falsche Logik? Nee, die ist durchaus richtig, oder Martin? Ja, da ist was Wahres dran. Also das ist bestechende Logik. Ich überlege gerade, dass mir im Straßenbild häufiger als vor einigen Jahren Menschen auffallen, die Knöpfe im Ohr haben oder sogar einen großen Kopfhörer aufhaben. Aber in die Podcasts? Ich frage mich halt... Ja, das ist die Frage, ob die Musik hören oder ob die sich dann vielleicht auch ein Wortprogramm. Sollte man mal fragen. Das weiß ich. Mit dem Auto. Das wäre eine gute Idee. Bremsen, Entschuldigung, was hören Sie denn aussteigen, da? Aussteigen. Ein bisschen Panik verbreiten. Kopfhörer vom Kopf. Was hörst du? So, zack. Kennst du schon Pott-Union? Ja. Naja. Ja, okay. Guerilla-Marketing auf die besondere Art und Weise. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also bin ja hier an der Organisation Universität tätig und mache da so ein bisschen im Podcast. Ich merke, dass darüber reden ist langsam einfacher. Also wenn ich das Wort Podcast verwende, muss ich nicht immer gleich bei Adam und Eva anfangen und sagen, was das eigentlich ist, sondern wenn man das Wort sagt, dann passiert schon mal, dass die Leute sagen, ja, kenne ich. Und ich habe jetzt auch zum ersten Mal gehört, dass eine studentische Initiative irgendwas mit Podcast macht, das habe ich noch nicht ganz verfolgen können. Aber da kommt da plötzlich dieses Thema von einer Seite auf, wo ich gar nichts mit zu tun habe. Also da ist so eine Selbstentzündung irgendwie im Gange. Das finde ich ein schönes Zeichen und da würde ich schon sagen, ja, da tut sich was. Ob es eine Renaissance ist, also eine Wiederkehr, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass es eine stetige Weiterentwicklung ist irgendwie. Also, weil wiederkommen und sowas, wie will was wiederkommen, wenn es noch gar nicht so da war? Ja. Also ich denke, die Kultur wird immer größer und ich sehe es ja an meinen Hörerzahlen auch. Darüber habe ich mich ja letztens auch beschwert am Dienstag oder was heißt beschwert? Ich freue mich ja. Aber am Dienstag am Stammtisch habe ich Rico auch erzählt, dass einer von meinen 2 bzw. 3 Podcasts enorm an Hörerzahlen zunimmt. Das aber eigentlich gar nicht so geplant war, weil der eher so, irgendwie aus Frustbewältigung oder was weiß ich betrieben wurde. Und anhand dessen kann ich doch schon, ist doch schön. Ist doch schön. Und wenn das jeder irgendwie sagen kann, Mensch, Hörerzahlen steigen und neue Podcasts schießen aus der Erde raus, das ist doch genial. Also das ist, die Kultur wird immer größer und wird breiter auch und das Angebot. Und das ist doch super. Es schlafen ja auch viele Projekte wieder ein. Das hat der Christian von der Hörsuppe auch schon häufiger gesagt. Also, dass er eben erlebt, dass Leute mit viel Enthusiasmus starten, ganz ein Jahr oder 2 Jahre ein Feuerwerk abbrennen und dann ist plötzlich die Luft raus. Das hat man aber bei... Ja, aber das ist normal. Das wollte ich eben sagen. Also das eben. Hast du beim YouTube-Phänomen auch. Die stellen 2, 3 Videos ein, die relativ toll sind oder relativ gut für einen Anfang generell. Und dann trauen sie sich aber nicht mehr weiter, weil sie anscheinend keine Abonnenten oder positive Likes oder sowas bekommen. Also vielleicht ist so diese falsche Vorstellung, ich mache jetzt einen Podcast und der hat nach der ersten Woche oder nach 2 Monaten tausende Hörer. ne, so diese übertriebene Selbsterwartung irgendwie. Ja, so. Ja, ja. Ja, das ist schon krass, ja. Und das haben halt auch viele. Aber das ist auf der einen Seite, wenn ist es doch auch okay. Also wenn das jeder mal ausprobiert und nicht für jeden ist irgendwie Podcast machen das Ideale, sondern vielleicht einfach nur das Hören. Ja, ich habe gar kein Problem damit. Ich will auch niemanden. Das war ja jetzt kein Angriff gesagt, oder kein Konter. Ich hab das. Also das war einfach nur mal jetzt so irgendwie im Fluss halt, ne? So Hirnströme haben sich eben gekreuzt und sowas und dann kommt sowas halt raus, ja. Also nicht als Angriff, verstehe. Nein, ach, wie mit's willen. Also ich glaube, vielleicht so abschließend auch zu diesem Thema, ich bin ja viel in Amerika unterwegs, in Asien und auch in Europa, und wenn ich das so ein bisschen vergleiche, denke ich mir, ja, in Europa ist Podcasting noch nicht so das Massenmedium oder sonst irgendwas, also als Medium grundsätzlich. Was ist in Amerika, wie auch in Asien, hat das Ganze ein ganz anderes Standing. Und ich denke mir, in Europa ist man noch ein bisschen zurückhaltend zu dem Ganzen. Und ich denke, das wird sich aber ändern. Aus vielerlei Gründen. Also, dass es auch breiter ist und auch ankommt. Und ich denke mir auch, die Podcasts werden immer vielfältiger und ich hoffe, dass sie eigentlich noch viel kreativer werden und viel schräger und verrückter und was weiß ich was alles. Und dass eben auch für die irrwitzigsten Themen noch irgendwelche Podcasts kommen. Weil bevor mein Häkel-Podcast nicht kommt für meine Großmutter, höre ich nicht auf. Also da muss noch sehr, sehr viel kommen. Und ich denke, das kommt. Also ich bin grundsätzlich sehr positiv dem gegenüber eingestellt. Ich denke, in ein paar Jahren werden wir von ganz anderen Hörerzahlen ausgehen, als wir im Moment haben. Bist du übrigens sicher, dass es keinen Häkel-Podcast bereits gibt? Also Strick-Podcast gibt es Strick jedenfalls. Gibt es, aber Häkeln nicht. Okay. Also ich habe extra mal gesucht, weil ich ja diesen Witz da umbringe. Da müssen wir auf die Renaissance des Häkelns warten. Da habe ich noch nie jemanden gefunden, der das hat. Aber es kann sein, dass jetzt inzwischen etwas aufgetaucht ist. I don't know. Ja, so fangen wir erstmal mit den Luftmaschen an. Aber ich denke mir gerade, es gibt da sehr viele Sparten, wo es noch nichts gibt. Und da könnte man noch wesentlich mehr machen. Auch gerade für Firmen und Vereine etc. ist dieses Medium ideal und könnte als Kommunikationsmedium eingesetzt werden. Sehr einfach. Und umso einfacher, dass die Produktion wird, da haben wir natürlich auch Riesenschritte in den letzten 5 Jahren gemacht, dass es durch das auch mehr Podcasts gibt. Und das wird automatisch auch mehr Hörer bringen, weil es mehr Sparten gibt. Ja, jetzt hast du natürlich einen ganz wilden Bogen geschlagen von dem Häkel-Podcast hin zum institutionellen Podcast sozusagen für Firmen und interne Kommunikation. Das ist doch kein großer Bogen. Nein? Weil finde ich nicht. Also, weil dort finde ich auch bei vielen Kunden, die ich betreue, die fangen halt irgendwo so intern halt mal ihre Protokolle zu protokollieren, weil sie zu faul sind, zu Protokolle zu schreiben und weil sie wissen, Protokolle schreiben ist Quatsch, liest sowieso kein Mensch. Und irgendwann finden sie, ist gar nicht so schlecht das Ganze. Und ja, dann könnte man eigentlich auch mal den Chef regelmäßig kommunizieren lassen darüber. Und der nächste Schritt ist dann irgendwo, dass man findet, ja, man hat ja auch Außendienstmitarbeiter, die bekommen sowieso viel zu wenig mit, aus denen könnte man per Audio noch irgendwas machen, weil die sind ja im Auto, die können das problemlos hören. Und der nächste Schritt ist dann die Marketingabteilung, die findet, hey, dann machen wir es doch gleich richtig und bespielen auch unsere Kunden. Und schon ist es da. Das fängt nur wegen irgendwelchen Protokolls an. Also irgendwo anfangen und wenn man mal das Feeling hat zu Audiogeschichten, kommt automatisch Ideen, wo das noch passen könnte oder wo es halt eben auch nicht passt, weil Audio oder Podcasten generell passt nicht in jede Situation. Ab und zu ist auch Schrift. Selten, aber ab und zu. Ja, aber das zeigt ja, dass Podcasts oder Podcast ein ja, vielseitiges Instrument sein kann. Für Firmen beispielsweise, klar, Kundenbindung und so weiter und so fort. Und für die eher privatere Schiene eben jeder freie Schnauze und so weiter und so fort. Kai Müller macht beispielsweise einen Podcast über Katzen. Ja, klingt auch interessant, habe ich jetzt natürlich noch nicht gehört. Ich habe gesehen, irgendwie Bier-Podcast und tralala. Also das ist extrem spannend alles. Also so, wenn du das Große und Ganze siehst oder betrachtest, fällt einem sofort auf, dass da was im Gange ist und das immer breiter wird, das Spektrum, und das ist doch super. Genau. Wir bleiben ganz positiv und optimistisch, und ob es eine Renaissance ist oder nicht, ist letztendlich ja dann auch eine Etikett. Da hat sich jetzt ein Journalist, ein amerikanischer Journalist dazu verstiegen, das so zu nennen. Na gut, soll er das tun. Wir schauen einfach, wie die Entwicklung ist und gucken, wie der Podcast, die Podcast-Landschaft sich weiterentwickelt. Ich würde es damit bei dem Thema bewenden lassen. Habt ihr noch Ergänzungen, Wünsche, die wir noch daran pflegen? Nein. So, ich sehe, im Chat wird uns schon die Frage gestellt, wo ist eigentlich der rote Faden dieser Sendung? Der ist wie immer unsichtbar, ist doch klar. Das ist ja das Magazin. Wir versuchen uns ein bisschen so gedanklich auszutauschen. Und ich muss noch dazu sagen, dass wir inzwischen den Poughkeepsie aus gesundheitlichen Gründen verabschieden mussten. Der hat sich zwar bei der Begrüßung gemeldet, haben wir gemerkt, aber inzwischen, weil sein Husten so schlimm ist, hat er gesagt, er kann nicht mehr dabei sein. Also Martin, alles Gute, gute Gesundheit, und natürlich bist du entschuldigt. Du sollst dich ja jetzt hier nicht quälen. Gute Gesundheit, jetzt habe ich extra schon das Loch ausgehoben. Na, super. Mal das Niveau etwas wieder zu senken. Alles klar, okay, damit es hier nicht zu pathetisch wird. Aber du willst, ich würde gerne dann, weil du ja auch gerade schon YouTube angesprochen hast, zum nächsten Thema übergehen. Und das ist ja, soweit ich verstanden habe, dein Thema. Du möchtest uns über Podcasts berichten, die man nicht nur hören, sondern auch sehen kann. Was hast du uns denn da mitgebracht? Was heißt darüber berichten eigentlich nicht? Ich will mit euch darüber sprechen, was beispielsweise ihr was davon hält. Haltet. Wie, was wissen? Willst du mich über Podcast aufklären? Nein, aber beim Wort Podcast haben wir ja... Was willst du wissen, was wir denken? Wir haben ja eben darüber sinniert, ja, dass es immer mehr Podcast-Hörer gibt, und da wären wir wieder bei dieser Sparte, bei dem Wort Podcast denkt man sofort, oder die meisten, an Audiobeiträge, die von uns, denke ich mal, jeder so in das World Wide Web hinaus jagt, bläst. Und was ist mit Videopodcast, ne? Steigert sich jetzt auch die Auflage oder die Hörerzahlen, Seherzahlen? Vielleicht weniger beliebter als Audiocasts, könnte man beispielsweise durch Videopodcasts, weil es ja ein visuelles Medium in dem Moment ist, auch vielleicht mehr Leute auf die Audiopodcast-Schiene irgendwie führen, ne? Und ja, je nachdem wie auf, ist natürlich dann aufwendiger, ne? Man braucht Technik, man braucht einfach ausgefeilteres Equipment, sage ich mal, für was die visuelle Sparte jetzt betrifft. Weil die Videoqualität soll stimmen und so weiter und so fort. Dann frage ich mich, wie lange ist für euch beispielsweise ein interessanter Videopodcast oder ein Videopodcast, der noch interessant bleiben soll? Wie welche Länge in Minuten? Ja. Wie lange muss oder darf ein Videopodcast dauern, dass man irgendwie den Sinn oder einfach die Freude daran nicht verliert? Also vor ein paar Monaten hätte ich noch gesagt, nicht über 15 Minuten. Ich bin aber inzwischen zu einer anderen Meinung. Das hat nämlich den Grund, durch das, dass ich eben mich sehr intensiv mit dieser Dampferszene auseinandersetze, wo lang und breit diese Geräte erklärt werden, auseinandergenommen werden, bis ins letzte Detail ausgetestet werden und mit Mikroaufnahmen abfotografiert und was weiß ich was alles. Und so etwas kann locker eine Stunde gehen. Und ich finde das spannend. hätte ich nie gedacht, dass ich's. Naja, aber hast du da ein Beispiel? Ja, ohne große Werbung zu machen. Wir haben im Dampfcast ja den Dampfmacher vorgestellt. Und unter Dampfmacher, das ist ein YouTube-Kanal, der hat so zwischen 20 bis 40 Minuten, macht das in normaler Weise. Und die sind noch relativ kurz, also da gibt es ganz andere Geschichten, die viel, viel länger gehen, wo das funktioniert. Ich bin irgendwo so hin und her gerissen. Also ich finde es immer schwierig, wenn Audio-Podcaster über Videopodcasts sprechen, weil dann wird immer ein bisschen verglichen. Im Sinne von, weil für mich sind das zwei total verschiedene Medien, die haben grundsätzlich eigentlich noch viel weniger miteinander zu tun als Audio-Podcasts und Radio. Und auch inhaltlich funktioniert das nicht. Also die schlimmste Beleidigung, die ich je gehört habe, ist, ich habe mal so irgendwo in einem Gespräch gesagt, das Problem für mich bei Videopodcasts sind, ich habe nicht die Zeit, die zu konsumieren, weil du musst ja hinsitzen und zuschauen. Und darum höre ich einfach sehr, sehr viel Audio-Podcast, weil das kann ich so nebenbei hören, neben dem, dass ich eben etwas tue, ohne dass ich irgendwo hinschauen muss. Und da hat jemand gesagt, ja, du musst ja nicht hinschauen, hör doch einfach nur auf den Ton. Und ich finde, also das darf er mir sagen als Audio-Podcaster. Aber als Videopodcaster hätte ich mich zurückhalten müssen, dass ich nicht die Gurgel umgedreht hätte. Ja, aber ich finde, der hat überhaupt nicht begriffen, was es geht. Also, weil die Sprache, also ich meine jetzt nicht Englisch oder Deutsch, sondern wie du Informationen rüberbringst, ist doch ganz eine andere bei Video. Und wenn du bei einem Videopodcast einfach das Bild wegnehmen kannst und das Audio trotzdem noch funktioniert, ja, dann hat er nicht begriffen, wie man Videopodcasts macht, oder? Weil dann funktioniert das nicht, weil dann ist gescheitert, dass er Audiopodcasts macht. Im Gegensatz sehe ich natürlich auch immer wie die Audio-Podcasts, die hochkomplexe Sachen versuchen zu erklären, wo ich einfach im besten Willen nicht schnall, um was es geht. Und irgendwann heißt es dann, ja, wir haben übrigens auch ein Bild in den Shownotes. Und wenn ich das anschaue, ein Blick, aha, so meint ihr das, alles klar. Und, weil das funktioniert einfach nicht bei Video, bei Audio. Das ist einfach schwierig, etwas zu zeigen. Und bei Video zeigst du eben anderes und lässt natürlich viel vom Text weg. Also für gewisse Themen ist einfach Video mehr geeignet und bei anderen ist mehr Audio geeignet. Und das sind für mich zwei verschiedene Medien und ich verstehe jeden Podcaster, der beides macht. Nämlich halt je nach Thema das oder das Medium testet. Und du wirst eben wieder zurückzukommen auf deine ursprüngliche Frage, die Zeit. Ich denke mir grundsätzlich, ein Videopodcast darf nicht so lange sein wie ein Audiopodcast, weil eben es muss, sonst musst du ein sehr spezifisches Thema haben, dass du die Leute so lange binden kannst, weil es eben konzentriert etwas schauen ist. Also einen stündigen Videopodcast, glaube ich, hat es schwer. Ja, beispielsweise Bits und so, ja. Also der Timo Hetzel, ja, Timo, bietet ja das Ganze für Premium-Abonnenten, wenn man das so möchte, eben das Ganze auch als Videobild an. Hat Marcel ja schon mal drüber in einer der letzten Sendungen, glaube ich. Und ja, da hast du mich mal gefragt, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe, wie interessant ist es, da zuzuschauen? Ne? Und da wären wir wieder beim Inhalt eines Videopodcasts. Also wie kann ich denn, wenn ich die zwei Schienen fahre, Audio und Video, ja, wie viel Sinn hat's denn, einen Audio-Podcast mit einem Bild zusammenzubringen? Also hat es überhaupt Sinn? Bleibt es auch langfristig interessant? Und ich habe damals schon gesagt in der Episode, dass es für mich einfach irgendwann langweilig wird. Das bezieht sich ja nicht. Passiert. Eben, es bezieht sich ja nicht auf das, was sie sagen, sondern es bezieht sich einfach, denen zuzuschauen, wie sie da sitzen und miteinander quatschen. Genau. Das ist zwei bis fünf Minuten ist das interessant und nachher, ja, sieht das immer gleich aus. Wobei ich natürlich den Aufwand da hinten dran echt bewundere. Ja, genau. Ja, also auch die Umsetzung ist super. Also ist qualitativ top. Jemand, der das noch nicht kennt, einfach mal reinklicken. Auf YouTube gibt's, glaube ich, auch irgendwie Gratis-Videos und tralala, so auszugsmäßig. Finde ich gut. Ja, und da wären wir wieder bei so einem krassen Beispiel oder Gegensatz. Die Videos dort gehen, ja, so lange wie die Sendung halt ist, ne? Ich glaube, eine Stunde oder zwei manchmal. Und dann gibt's wiederum so Videopodcasts, die eine Minute irgendwas Tolles vorstellen, so. Ja, so Zubehör und so weiter und so fort. Jetzt nicht als Verkaufskanal, sondern echt irgendwie so im Alltag, was sich eben bewährt hat. Oder Vlogs gibt's ja auch, so virtuelle, visuelle Tagebücher, wenn man so möchte. Ist sowas interessant für dich, Rico? Oh, Rico ist verschwunden, verloren gegangen. Doch, ist noch da. Nee. Er denkt nach, alles klar. Ja, keine Frage. Alles gut. wie sie gemacht sind. Also ich wüsste jetzt Beispiele, wo ich sage ja, und ich wüsste Beispiele, wo ich sage nein. Wäre mal wieder bei der Vielseitigkeit oder Vielfältigkeit. Ja. Also ich habe einige, also von meinen Schülern gibt es einige, also unter anderem unterrichte ich auch Teenager, und da gibt es einige, die jetzt ein Videoblog haben. Und das ist ja bei Teenagern momentan sehr modern. Und schließlich und endlich bilden wir sie ja auch aus, Videos herzustellen. Und dann finde ich es ja nicht schlecht, wenn sie es machen. Und darum schaue ich mir das an. Ja, also fasziniert mich natürlich einfach aus diesem Grund nicht, weil es ist nicht meine Altersklasse. Also ja, eine Party am Samstag zu diskutieren oder was man halt jetzt anziehen soll oder eben was nicht und so weiter, finde ich jetzt nicht so interessant. Aber ich finde es, ich kann mir das, so wie sie es machen, also wie die ganzen Teenager-Videoblogs funktionieren im Moment auf YouTube, ich kann mir vorstellen, dass das für die Teenager absolut spannend sein kann, sich so auszutauschen. Weil es findet dort wieder eine Art von Kommunikation statt zwischen diesen Videobloggern. Und dann finde ich es toll. Hat aber für mich überhaupt nichts mit Audio-Podcasts zu tun. Hat nicht ein Kollege von uns auch irgendwie so einen Podcast, in dem er über seinen beruflichen Alltag erzählt? Ja, Jörg. Ja, und jetzt also Jörgs Podcast jetzt noch mit Video. Wäre das interessant? Nee. Oder würde man sich gefesselt fühlen? Aber bei Video hast du wiederum ein Problem, das du bei Audio-Podcasts nicht hast. Du musst nicht auf deine Mimik und Gestik achten. Ja, das ist also sehr, bei Audio meinst du, muss das man ist das sehr nicht. Genau, genau. Und sehr befreiend. Und das nimmt schon mal irgendwie einen Druck irgendwie weg, ne? Also wenn ich gerade so an meinen Podcast geplödel denke, so morgens, ne, jeden Morgen, also wenn mich die Leute dabei beobachten würden, oh Gott, bei mir würde kein Kunde mehr anrufen. Also, oder eine Menge abspringen, kann auch sein. Naja. Also mich stört das, also ich kann auch mit dem Audio-Podcast leben. Also jetzt sowohl beim Podcast-Geblödel wie bei Bobs und Bob. Weil dort findet für mich der Video in meinem Kopf statt. Und das reicht. Mehr Details will ich gar nicht. Naja, Emotionen sind aber bei Videopodcasts wiederum, finde ich zumindest, etwas leichter darstellbarer, oder? Also so diese Schaffung von persönlicher Nähe. Aber da kommt es, denke ich, auch wiederum auf den Konsumenten an, oder? Ist es wirklich so, dass man sich zu Videopodcastern näher fühlt als zu Audiopodcastern? Naja, in dem Moment hast du halt ein Bild, ne? Also wie so eine Art Gesprächspartner. Das heißt jetzt nicht, wenn ich einen Videopodcast gucke, da ich mit meinem Bildschirm quatsche. Ich stelle für mich fest, dass ich Audiopodcasts viel intensiver höre. Also wirklich zuhören. Wahrnehme. Im Sinne von so, da fällt mir auf, dass jemand halt mit der Stimme so etwas Zweideutiges ausgedrückt hat oder sonst irgendwas. Beim Video kommen so viel Informationen dazu, weil das Visuelle eben auch ist, da fällt mir das gar nicht auf. Weißt du, wie ich das meine? Ja, klar. Nee, natürlich. Ich weiß nicht, wie das anderen geht. Was soll ich denn jetzt sagen? Nee, Rico, also nimm halt mal einen Schluck Wein, damit du wieder runterkommst, ey, meine Fresse. Ja, nein. Mag ja sein. Also wenn du etwas erklärst, jetzt gerade zum Beispiel bei Bobs und Bob, oder? Wenn er natürlich erklärt, wie zum Beispiel, wie er sein Haus umbaut und so weiter, dann wäre es natürlich schon praktisch zu sehen, wie das jetzt aussieht. Ja, kommt drauf an, wie er sich gerade anstellt, ne? Also. Ja, aber da reicht mir zum Teil einfach ein Bild. Und das ist ja problemlos auch eben einzubauen in einem Video, in einem Audio-File drin, wo du einfach ein Bild hast. Und mehr brauche ich gar nicht. Dann weiß ich, so sieht diese Wand jetzt aus, wo er jetzt erzählt hat, wie lange das er daran gearbeitet hat und die Leitung, die er da gelegt hat, bla bla bla. Und ich muss das gar nicht auf einem Video detailliert sehen. Na, es kommt vielleicht drauf an, was man in dem Moment vom Videopodcast erwartet. Also ich schaue mir beispielsweise Videopodcasts an, wenn ich unterhalten werden möchte und also nicht irgendwie als Do-it-yourself Hilfe oder sowas. Weißt du, also wenn Bobsen Bob spricht über Hausumbau und dabei siehst du aber irgendwie was Witziges, wie er da steht und versucht irgendwie einen Dübel in der Wand zu versenken und der knickt aber ab oder keine Ahnung was, ja, da würde ich mich totlachen irgendwie dabei. Also es kommt immer drauf an, wie, ja, da wären wir wieder so beim Thema. Also als er das erzählt hat mit der Dusche und mit dem Pissen und so weiter, habe ich mich auch tot gelacht und die Details, also sehen möchte ich das nicht. Genau. Ja, ich auch nicht. Wobei es gibt Leute, ich glaube, die zahlen viel Geld für sowas. Oh, nee. das Bild aus dem Kopf. Okay. Martin, was denkst du über die Problematik-Video? Ja, also ich habe ähnlich wie beim Audio habe ich schon wieder im Hinterkopf, es gibt ja nicht den Videopodcast, sondern da gibt's ja auch, wenn ich YouTube mir anschaue als Ausspielkanal, da gibt es so viele verschiedene Arten. Ich weiß nicht warum, aber ich schaue mir ganz gerne mal irgendwie so Landwirtschaftsvideos an, wo irgendwelche Häcksler oder keine Ahnung, so Sachen getestet werden. Dann, ja, das ist, ne, da halten die Leute dann einfach. Entschuldigung. Ja, da halten die Leute einfach ihre Kamera aufs Feld und dann fährt da der Mähdrescher vorbei oder keine Ahnung, irgend so ein Strohsammelgerät und dann wird das einfach beschrieben, wie das so funktioniert oder angepriesen. Und ich wundere mich über die Menge von Landwirtschaftsvideos, die da so drin sind. Die sind aber wenn man einfach mal staunend daneben steht und sagt, verdammt nochmal, wie schafft's denn eigentlich so, jetzt mal Beispiel Mähdrescher, aus der Frucht da hinten die Körner rauszuholen, in dieser Geschwindigkeit, mit der das Gerät da durchfährt, wie geht denn das eigentlich? Und da gucke ich gerne mal nach, so finde ich irgendwo ein Filmchen, der mir das jetzt erklärt. Und das kann dann 10 Minuten lang sein oder 20, solange mich das interessiert, gucke ich mir das halt gerne an. Ja, es gibt aber auch die anderen, wo Leute einfach, wie du schon gesagt hast, aus ihrem Privatleben berichten oder so ein Videotagebuch daraus machen. Da ist es dann eher so, ob mich vielleicht die Person interessiert oder die besonderen Umstände, die Person gerade beschreibt. Also ich habe da ein amerikanisches Beispiel mal vor einiger Zeit verfolgt. Da ist ein junger Mann, der Mukoviszidose krank ist. Er hat aber gesagt, ich versuche damit zu leben. Ich will heiraten, ich will ein Kind haben und das war alles sehr schwierig und man hat aber im Prinzip alles mitverfolgen können, wie das da so sich entwickelt hat. Auch sehr interessant, aber ein ganz anderes Thema wiederum und von daher, also ob es jetzt der Landwirt ist, der mal eben sein Handy hinhält oder jemand, der sich wirklich Gedanken macht, so ich teile jetzt meine Probleme, mein Leben mit anderen Leuten, so vielfältig und da kann ich nicht sagen, ich gucke mir das 5 Minuten oder 50 Minuten an, das ist... Da gibt's keine Regel bei mir. Naja, eine Regel. Was eben nicht geht. Ohnehin was schwer. Eben nicht geht, ist Videopodcast und Autofahren. Ne? Das schließt sich halt aus. Und das geht nicht. Trotz wie heißen die Camps da? Dashcams. Dashcams. Dashcams. Kann durchaus interessant sein. Je nach Fahrstil. Ja. Das stimmt. Da gibt's ein paar russische, vor allen Dingen in Russland gedrehte Filmchen, die sind ziemlich gruselig. Ganz, ganz gruselig, was den Straßenverkehr da angeht. Ja, aber die Frage war, wie meine Nutzungsgewohnheiten oder was ich mir vorstelle, was ein idealer Podcast, Videopodcast wäre. Ich habe ehrlich gesagt ich habe noch mal weniger Ahnung, wie ein guter oder ein ausreichend oder angemessen dimensionierter Videopodcast aussieht, wie ich keine Ahnung habe, wie ein gut dimensionierter Audiopodcast vorstellt. Ich kann mich an ein CRE von Tim Pritlove erinnern zum Thema Segeln. Den habe ich irgendwann mal in meinem Podcatcher gehabt und war auf dem Weg irgendwo von A nach B und dann habe ich, das war das Einzige, was jetzt gerade da noch nicht gehört war, habe ich gedacht, na, Segeln, das interessiert dich jetzt so mal so überhaupt gar nicht, ja, aber bevor du jetzt gar nichts hörst, machst du den mal an. Und ich habe da in einer Pritlove'schen Länge von zwischen 90 und 120 Minuten, ich weiß nicht, wie lang das Ding war, ich war gefesselt und gebannt und es war ein super spannendes Teil, was ich da gehört habe. Also das ist so überraschend, ich kann da keine allgemeinen Aussagen treffen. Bei Formaten, bei denen ich ungefähr weiß, wie sie, also zum Beispiel Raumzeit-Podcasts oder auch so Magazinsendungen wie Methodisch Inkorrekt beispielsweise, da weiß ich genau, da gibt's halt 4 Papers, die besprochen werden, ein Experiment und ein bisschen was Spaßiges drumherum oder so. Da weiß ich ungefähr, da kann ich mir auch vorher schon ungefähr vorstellen, bin ich in der Laune dazu, wie du es gerade vorhin auch gesagt hast, Rico. Ich weiß ungefähr, was mich erwartet, aber manchmal ist es auch einfach die bunte Tüte und ich weiß gar nicht, was dabei rauskommt. Wenn man wieder, halt also je nach Stimmung und Unterhaltungsbedürfnis, Tja. Ich lasse mir einfach gerne Sachen erklären. Ich lass mir einfach gerne Sachen erklären und das geht mit Video manchmal besser als mit Audio, aber ich bin tendenziell eher ein Hörer als ein Gucker. Ja, ich auch. Vor allen Dingen mit Audio-Podcasts bist du einfach flexibler. Ja. Ne? Also wie Rico das ja vorhin gemeint hat, ne, du kannst mal irgendwie so nebenbei das laufen lassen, muss nicht immer ständig auf eine Röhre gucken. Beim Joggen von mir aus noch, ja, die Kopfhörer irgendwie auf. Also Podcast kannst du überall mit hinnehmen. Ja, Audio-Podcast. Videopodcast. Ja. Ja, und eben aus der Sicht des Produzenten. Also es ist doch schon, glaube ich, ein bisschen mehr Aufwand, sein Gesicht in eine Kamera zu halten. Also ich habe das selber auch mal ausprobiert. Ich habe also gemerkt, wenn ich tatsächlich als Gesicht wahrgenommen werden möchte, dann muss ich im Prinzip mein Augenmerk genau auf die Kamera, auf das Objektiv richten, weil ich ja dann den Zuschauer tendenziell angucke. Aber genau dieser gezielte Blick die ganze Zeit über, was ich habe da irgendwas erzählt, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Ich habe dann einfach so rumgekaspert, wie ich das eigentlich so aus dem Audio eben auch kenne. Und das war eine doofe Aufnahme. Also damit konnte man nichts anfangen. Also das ist schon was anderes. Da muss man sich auch noch mehr konzentrieren und noch mehr fokussieren. Vielleicht ist das auch gut. Ich habe schon ein paar YouTube-Videos im Netz und bin aber letzten Endes dann auch zum Entschluss gekommen. Ich glaube, ich bin hinter der Kamera besser wie vor der Kamera. ist halt eben so, wie ich vorhin gemeint hatte, mit Mimik, Gestik und so weiter und so fort. Es sieht halt jeder irgendwas. Und wenn du das dann schneiden musst, weißt du, da hast du einmal dein Bild, das muss bearbeitet werden, Color Correction und so weiter und so fort. Kommt drauf an, welchen Aufwand man betreiben will oder kann. Und du hast dann noch deine Audiospur, die du ohnehin bearbeiten musst. Also was ist jetzt? Da hast du im Prinzip doppelte Arbeit, ne? Ja, das ist mit Sicherheit dann nochmal mehr Aufwand, ja. Und was denkst du, zieht besser oder mehr oder gibt's da gar keinen Vergleichswert? Weil es gibt ja Audio-Podcasts, die haben Millionen Abonnenten. Es gibt YouTube-Videos oder Kanäle, die haben auch ebenso viele Abonnenten. Also da es mehr Fernsehsender als Radiostationen gibt, würde ich jetzt mal vermuten, dass Video schon mehr zieht als Radio alleine. Aber ist auch nur eine Vermutung. Hat das nicht einfach etwas mit der Plattform zu tun? Weil Video, ich würde jetzt behaupten, dass 99,9% über YouTube läuft. Und das natürlich eine hervorragende Plattform ist. Und auch dementsprechend eben, die Leute finden dort was. Und bei Audio-Podcasts ist es einfach ein bisschen schwieriger. Also iTunes ist absolut unbrauchbar und bei den anderen arbeiten wir noch. Und dass das auch da sehr viel dazu macht, weil sonst kann ich es mir eigentlich nicht erklären, wieso dass Videos so viel stärker gesehen werden als Audio-Podcast gehört werden. Zum Punkt 1, dass iTunes scheiße ist, ich glaube, das kann ich seit heute definitiv bestätigen, zumindest was diese Videopodcast-Schiene angeht, denn ich habe versucht, ein Video in den Feed zu stellen. Es wird mir einfach auf iTunes absolut nichts angezeigt. Wie wenn einfach nichts drin wäre. Im Podcatcher wiederum habe ich's. Naja, ist das vielleicht auch ein Problem, dass die Software einfach nicht zieht? Also irgendwie das Hören erschwert oder das Sehen erschwert, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wichtig finde ich einfach, dass im Endeffekt in den letzten Jahren, also der wichtigste Trend bei beiden Themen, ob das jetzt Audio oder Video ist, ist, dass es immer einfacher wird zu produzieren und ich finde das ein ganz toller Trend, dass immer mehr Leute eben ihren eigenen Content produzieren. Egal, ob es Mist ist oder top, egal. Ich finde das einfach so viel, also das muss es für mich sein, also dass die Leute wirklich produzieren und nicht einfach nur konsumieren. Und was sie produzieren, ist im Endeffekt egal. Und das finde ich einfach ein toller Trend und hoffe, dass das noch viel, viel, viel, viel mehr zunimmt. Jo. Also Fazit zu unseren zwei Themen. Geht raus und mehret euch, ihr Podcaster. ja, genau, genau. Das könnte man so sagen. Kann man doch so ja, sagen. Ja, das oder? Kann man so sagen. Ja. Mit Sicherheit. Kann man mal machen, muss man aber nicht, genau. Ja, du hast, okay, also, bitte, Perico. Nein? Du hast gerade einen Satz angefangen und ich habe da reingequatscht, das wollte ich nicht tun. Nee, das war Entschuldigung. Das war meiner einer und wollte einfach nur sagen, ja, mehr zu dem Thema habe ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte es einfach nur mal diskutiert haben. Mhm. Ja, dann denke ich, schließen wir das hier ab und kommen zum nächsten. Das knüpft ja im Prinzip so ein bisschen an das, was du gerade gesagt hast, nämlich geht raus. Den zweiten Teil, den benehmen wir jetzt mal nicht, aber das ist dieses geht raus. Rico sagte ja einleitend schon, es gibt eine sehr traurige Nachricht. Und es geht dann hinterher weiter mit den Empfehlungen. So, also ich will es jetzt nicht allzu sehr dramatisieren, aber jetzt erklär uns doch bitte, was die traurige Nachricht ist, Rico. Ja, wie wir in den letzten zwei Themen eben festgestellt haben, ja, also wir können die ganze Diskussion über Podcasting, egal ob Audio oder Video, auf einen Punkt bringen, eben tut es. Das vermehrt euch, lasse ich jetzt weg. Aber das finde ich auch gut, kein Problem damit. damit braucht es uns ja eigentlich nicht mehr. Also da müssen wir gar nicht darüber sprechen, sondern es einfach auch tun und so weiter und so fort. Und ja, darum die Schlussfolgerung, wenn es uns nicht mehr braucht, dann hören wir doch einfach auf und darum hören wir doch einfach auf. Ist jetzt natürlich ein bisschen schade, ne, weil gerade drei Sendungen dabei und jetzt schon sowas. Also ja, wir haben es kaputt gemacht, glaube ich. Wir neuen. Ja. Ja, wir können ja Neues machen, also im Sinne von anderen Podcasts oder sonst irgendwas. Ah, andere Themen oder ein neues Format. Also. Ach, ich weiß nicht, Format, ich bin jetzt irgendwie so geknickt. Oh. Ah ja, aber ich war's nicht, oder? Ich habe nichts kaputt gemacht. Nee. Ich hab's Niveau vielleicht etwas gesenkt. Das Thema ist doch einfach durch. Also das haben wir ja jetzt einfach gesehen. Alles, was es irgendwie über Podcasting gibt, haben wir doch in den letzten zwei Themen jetzt abgehandelt. Also braucht's doch nichts mehr. Ich will halt nicht loslassen. Weißt du, ich bin so ein Gewohnheitsmensch. Jetzt lach nicht. Ey, Martin, ist das normal, dass der Rico auf den Gefühlen anderer Leute rumhopst? Ich weiß nicht. Ich bin auch noch im Kennenlernmodus. kann mir noch kein abschließendes Urteil erlauben. Och, ich brauche ein Taschentuch. Oh weia. Soll ich dir eins bringen? Ich habe hier eins. Nee, Stevie ist, glaube ich, näher bei mir dran. Aber wir wissen ja, dass die Hoffnung ganz zum Schluss stirbt. Und deswegen gibt es eine Hoffnung. Oder, Rico? Die da wäre. Ja, aus der Asche entsteht das Neue, oder nicht? Oh, Phönix aus der Asche und sowas. Mhm. Rico, sag doch was. Ich bin mir jetzt gerade ihr müsst mir Zeit geben, und diese Tageszeit braucht mein Kopfkino ein bisschen Zeit, bis ich den Phönix aus der Asche. Das braucht Zeit, Entwicklungszeit. Da muss ich erstmal das Gefieder putzen, ja. Aber eben für das brauchen wir eben die Asche, und das machen wir jetzt. Also jetzt machen wir Zuf, brennt, zack, peng, aus, gestorben, und ja, dann warten wir halt mal ab, ob da ein Phönix entsteht oder nicht. So habe ich das wenigstens verstanden, oder nicht? Was soll ich denn dann an den Tagen machen, an denen wir normal immer aufgezeichnet haben? Ja, also weiter so aufzeichnen, nicht. Einfach anderes aufzeichnen. Etwas Schönes anderes vielleicht? Anderes aufzeichnen. Etwas Schöneres. Naja, es wird schon irgendwas mit der Zeit anzufangen sein. Zum Beispiel Produktionen zu machen. Also deshalb würde ich mir vorschlagen, dass wir uns an unserem Sendetermin in zwei Wochen, anstatt dass wir aufnehmen, einfach zusammensetzen und mal sehen, ob uns wirklich so langweilig ist und aber uns wirklich nichts Gescheiteres einfällt, als uns zu langweilen. Und ja, dann sehen wir halt mal, was entsteht. Ob dieser Phönix geboren wird oder nicht. Ja, lohnt es sich jetzt eigentlich noch, diesen Kanal im Podcatcher abonniert? Was war denn das? im Podcatcher abonniert zu lassen oder muss ich das jetzt irgendwie löschen? Das kommt auf den Phönix drauf an. Wenn ein Phönix entsteht unter dem gleichen URL und so weiter, also wenn wir etwas Neues konstruieren und nicht total wieder von Null anfangen wollen, also wir können ja genau gleich bei Null anfangen, also so Nullnummer und so weiter macht sich immer gut, aber nicht den ganzen RSS-Feed etc. neu machen, dann können wir ja den gleichen brauchen. Ja, da ist ja dann Platz. Da ist ja dann ein Platz frei im Internet. Sehr schön. Den kann man ja nutzen. Ja, ja, genau. Platz. Wir schaffen Platz für Neues und bringen selber was Neues. Habe ich das jetzt so richtig zusammengesetzt? Ja. Martin Rützler schreibt eben, das Magazin ist tot, es lebe das Magazin. Ja, habe ich toll geschrieben, ne? Ja, hast du schön gemacht. Ja, ich lasse mir morgen T-Shirts drucken. Auch schön. Apropos T-Shirt. Habt ihr die T-Shirts von der Hörmupfel gesehen? Nee. Dann schaut mal bei der Hörmupfel rein, die hat T-Shirts mit Aufschrift. Ganz, ganz schön, sehr schön gemacht. Kann man kaufen. Ist das dein Pick? Nee, es fällt mir nur gerade, weil du T-Shirts sagst. Das gerade jetzt in, das ist jetzt die völlig falsche Stelle. Ja, stimmt, Entschuldigung. Ich bin hier. Okay, erwischt. Das war der Phönix, der durch mein Hirn gerast ist, ja. Ja. Was bezahlt denn dir der Phönix so für die Schleichwerbung hier? Also sowas. Nix. Ich hörte nur, dass das... Nix. Schlecht gehandelt, ey. Ja, in der Tat. Ach ja. Ich bin kein guter Händler. Handler ist auch Handler. Gut. Handlanger. Vielleicht Handlanger gar nicht so schlecht. Okay. Zurück zum Thema, zum Phönix, zur Asche. Ja. Martin und ich treffen uns ja sowieso in Berlin in der Zwischenzeit und in Berlin am Podcaster Podlove Workshop geht es uns normalerweise immer gleich. Wir kommen total extrem motiviert daraus. Ja, das ist immer der Nachteil von diesen Treffen, ja, das stimmt. Ja, das muss ja auch wieder für ein halbes Jahr lang reichen, ja. Motivation. Und dann wird da sicher irgendetwas entstehen. Und ich werde derweil ihr in Berlin darum weilt und euch mit Motivation volltankt, werde ich mich hier vor lauter Trauer in den Schlaf weinen, von Tag zu Tag, Nacht zu Nacht, in der Hoffnung, dass einer von euch mich kontaktiert und sagt, hey Marc, so übel warst du doch dann auch nicht. Willst du unser neues Format kaputt machen? Genau, komm, hier ist was. Hier steht noch was. Mach das weg. Hier sind noch Reste. Mach die weg, genau. Ich kann jetzt in meiner Vita verewigen, ich war dabei, Podunion Magazin. Das wird wahrscheinlich die Leute unheimlich faszinierend und beeindruckend. Hallo Podunion, da höre ich immer gleich, hey MC und hier der kein Deutsch kann. Rico. Nein. Was? Ja. Du bist heute so herzlich mit deinen Witzen. Ja, ich. Kein gutes Deutsch ist ja okay, aber kein Deutsch. Was rülpst du da wieder ins Mikro? Deutsch keine können. Ahnung. Also ich höre nur Winsel, Winsel. Wisst ihr, warum bin ich heute so geladen? Wenn ich mir überlege, ich bekomme irgendwie 4 Minuten vor Sendung gesagt, Mensch, Marc, du darfst dich freiwillig melden, weil du schneiden musst. Was ist das? Was soll ich denn bitte mit der Aussage anfangen? Naja, komm, ist gut. Ich beruhige mich wieder, ich entschuldige mich bei dir. Deine einzige Reaktion auf so eine Aussage ist, ja, dann muss ich halt, anstatt einfach nein, dann bist du selbst schuld. Und dies gilt es erstmal zu beweisen, mein Freund. So, Herr Moderator, wollen wir ja nicht hier Highlights und so? Ja, wenn wir jetzt ausgeweint haben. Ja, also mir gehen die Taschentücher aus. Okay. Also ich fasse nochmal zusammen. In 14 Tagen, die Sendung wird nicht stattfinden, sondern da wird sich zur Beratung zurückgezogen und was das Ergebnis dieser Beratung ist, das wird dann an geeigneter Stelle der Welt mitgeteilt werden. Wenn Im Moment ist das dabei rauskommt, dann kommt genau. Dann wieder ein bisschen später kommt es dann raus und sonst kommt halt nichts. Genau, so ist es. Unsere Stammhörer, die uns schon eine Weile zuhören, können sich an letzten Oktober erinnern und ja, die kennen das. Besprechung steht aber in dem Moment wirklich für Besprechung oder für Boxkampf. Ja, also Boxkampf via Mumble haben wir noch nie durchgeführt, aber das wäre vielleicht unter Umständen ein ganz neues Format. Also der Podkampf. Ja, genau. Der Podkampf. Sehr schön. Ja, dann beenden wir noch nicht diese Folge, aber wir beenden schon mal das Magazin. Was eigentlich nicht geht. Na egal. Wir beenden auf jeden Fall das Thema, wo wir über das Ende reden und kommen zu den Highlights. Es gibt nämlich auch heute, das ist das Gute im Schlechten sozusagen, es gibt Highlights. Und da fangen wir an mit dem Rico. Rico, was hast du mitgebracht? Ja, ich habe da etwas Tiefgründiges gefunden, das mir sehr gefallen hat. Einerseits gibt es ja den Podcast Gretchenfrage. Den haben wir vor einiger Zeit in der Podunion aufgenommen und da, ich bin fasziniert, dass es da einiges in Diskussion ausgelöst hat, weil die Gretchenfrage ist ein theologisch-gesellschaftlicher Podcast. Das heißt, er wird produziert von Marc Botte und dem geheimnisvollen Florian Girsch. Beides sind Theologen, die über gesellschaftspolitische, religiöse, kirchliche Themen sprechen. Und ja, wir wissen ja, es gibt diverse Nerds, die irgendwo so auf dem Trip sind. Religion ist Droge und so weiter und so fort. Und alles, was nur im Entferntesten nach Religion riecht, ist grundsätzlich des Teufels. Ich gehöre weder in das eine noch in das andere Lager und finde einfach die ganze Diskussion drumherum sehr spannend. Was mir aber an Gretchenfrage sehr gefällt, ist eben auch, dass sie Hintergrundinformationen geben. Wieso macht das eigentlich eine Kirche? Also wieso hat die Kirche zu gewissen Themen diese Einstellung, die sie eben hat? Also was ist da der geschichtliche Hintergrund, respektive der gesellschaftspolitische Hintergrund und so weiter? Und das finde ich extrem spannend, weil ich als Nicht-Christ habe da relativ wenig Zugang dazu und finde das aber sehr wichtig, dass man das weiß, weil die Kirche ist natürlich, also die katholische Kirche ist natürlich nicht, ist ja nicht wegzudiskutieren, dass die sehr mächtig ist und sehr großen Einfluss in die Gesellschaft hat. Jetzt das einfach mal zu Gretchenfrage. Jetzt haben sie aber ein neues Format, wenn man so will, Kategorie, was auch immer, eingeführt, nämlich die der Gretchenfrage Stammtisch. Und als ich das gesehen habe, fand ich, naja, jetzt diskutieren sie anstatt zu zweit halt zu dritt und sonst wird es nichts anderes, dachte ich. Großer Irrtum. Sie haben sich nämlich als erstes, also zur ersten Sendung haben sie sich nämlich gleich das Thema IS angelacht. Und so Fundamentalismus und was ist eigentlich Fundamentalismus, wie entsteht er überhaupt und was hat er für Auswirkungen und natürlich nicht nur den christlichen Fundamentalismus auseinandergenommen, natürlich alle Religionen etc. Und das war extrem spannend, das zuzuhören, also was eben Theologen zu Fundamentalisten sagen und so weiter und eben nicht irgendwo einfach die Kirche ist böse, böse, böse oder alle anderen sind böse, böse, böse oder Islam ist böse, böse, böse, sondern einfach wirklich fachlich, gesellschaftspolitisch auseinandergenommen, wie entsteht eigentlich dieser Fundamentalismus, was steckt eigentlich dahinter und wie im geschichtlichen Rahmen gesehen, wo hat die katholische Kirche fundamentalistische Ansätze oder hat sie immer noch? Und das ist, finde ich, eine extrem spannende Geschichte und habe das total fasziniert zugehört und finde das echt empfehlenswert, diesen Podcast. Egal für Christen oder Nicht-Christen oder sonst was, es geht gar nicht darum. Es ist mehr so eine gesellschaftspolitische Frage. Also Leute, hört euch das an, das ist wirklich hörenswert. Dankeschön, das ist bestimmt ein schöner Tipp. Man kann ja dann auch vielleicht für ein bisschen mehr Toleranz sorgen an der Stelle. Dann haben wir hier auf unserer Liste die Landfunker. Wer stellt die vor? Ja, meiner einer. Wer denn sonst noch? Der Studio Player 06? Fragezeichen? Ja, die Landfunker, genau. Geht um die Episode 30, die Kriminalität. Die Episode heißt wirklich so. Zu finden in den Shownotes, wer es mir nicht glaubt. Und das ist eine Episode, auf die stieß ich ja am Dienstag erst in dieser Woche, weil ich den Mike von den Landfunkern eben am Stammtisch irgendwie getroffen habe bei der WG. War das nicht der und, Kai? Kai, natürlich, Entschuldigung, der Kai. Oh Gott, sei mir bitte nicht böse, Kai. Den Kai habe ich selbstverständlich getroffen am Stammtisch von der Pott-WG und der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Was habe ich getan? Natürlich, ich habe es ihm versprochen, ich höre rein und das habe ich am nächsten Morgen auch getan. Und ja, seitdem haben sich diese drei Namen von den Machern da irgendwie ins Hirn gebrannt. Also Kai, Uwe und Mike. Das Besondere für mich ist es natürlich, ist ein Stück Heimat irgendwie mit dabei. Die drei kommen aus der Pfalz und sprechen natürlich auch übelstes Pfälzer Plattdeutsch, so an manchen Stellen. Ja, also wenn Pfälzer versuchen, Hochdeutsch zu reden, hört sich das im besten Falle an, wie bei mir. Eigenlob stinkt, ich weiß, aber ist nun mal so. Und im schlechtesten Falle hört sich das dann ungefähr so an. Ja, und damit können halt die wenigstens etwas anfangen. Und diese drei, die machen das so sympathisch, so, ja, auch verständlich, dass man da eigentlich ums Hören gar nicht rumkommt, ja. Die haben so eine witzige Art und Weise, diese Themen, die sie da aufführen in jeder Folge oder in den meisten Folgen, die ich zumindest mal bisher gehört habe, zu umschreiben und zu behandeln, das macht einfach nur Spaß. Also beispielsweise haben sie jetzt ein sehr kritisches Thema oder sehr sensibles Thema, sagen wir sensibles Thema, in dieser Episode 30 verarbeitet und besprochen. Und zwar war das die Ice Bucket Challenge, wo ja die Teilnehmerzahl immens war. Ja, Rico, du hast auch teilgenommen, habe ich heute gesehen. Wie war's? Nass und jetzt kalt. Ich wollte gerade sagen, jetzt sag nicht nass und kalt. Auch gespendet? Ja, selbstverständlich. Und bei so etwas bin ich immer zu haben. Enttäuschend war nur einfach, dass von den drei, die ich nominiert habe, nur einer das Ganze aufgenommen hat und die anderen zwei haben gekniffen. Ja, immer traurig, ne? Aber solange sie alle drei gespendet haben, ist ja das Ziel nicht aus den Augen. So, und das, was jetzt in dieser Episode zur Sprache kommt, ist, in einem Zeitungsartikel, den der Mike oder der Uwe eben in diesem Podcast zitiert, ist die Rede davon, dass der ALS-Präsident Gilbert mit Namen jährlich 257.000 verdient, der wiederum jährlich, also dieser ALS-Präsident. Und nur 27% davon, von diesen Gesamtspenden fließen in die Forschung. Ich meine, dass ein gewisser Betrag in die Verwaltung und so weiter und so fort einfließen muss, ist irgendwo logisch. Ja, aber dass, wenn man sich diesen Verdienst mal vor Augen hält, 257.000 Euro als Jahresverdienst, ist schon mal nicht übel. Und das besprechen die drei da eben unter anderem natürlich. Ist natürlich ein sehr ernstes Thema und mit viel Halbwissen kann man auch gefährliche Sätze formulieren. Aber da halten die drei sich sehr zurück und versuchen das Ganze objektiv zu beäugen. Ist aber nur eines von vielen Themen, wie schon gesagt. Geht auch um Themen beispielsweise, die drei Ritter des Kusler Landes vor Ort erleben. Ja, und dann spricht Kai noch über die Podcats, also der Podcast für die Katz, dieser Katzen-Podcast, den ich vorhin schon erwähnt habe. Und alleine nur die Gesprächsdynamik, sage ich mal, ist schon echt hörenswert. Und wer den pfälzischen Dialekt ohnehin schon irgendwie sympathisch findet, ist da sehr gut aufgehoben. Prima, vielen Dank. Dann haben wir den Vorschlag von dem Poughkeepsie, der uns ja jetzt gerade aus gesundheitlichen Gründen verlassen hat. Ich hoffe, es geht der Stimme einigermaßen. Kann jemand zu Neuwärts FM etwas sagen? Ich kenne es nicht. Sonst verschieben wir das. Sonst verschieben wir das und das ist so ein, auf den Phönix sozusagen. Also das ist dann die erste Aktion, die der Phönix dann aufnimmt. Also um es nochmal zu sagen, neuwärts.fm, der Social Media Podcast ist hier vorgeschlagen, aber mehr als den Namen können wir im Moment nicht nennen, aber wir wollen das nicht versäumen. Dann kommen, habe ich das jetzt gelöscht oder hat das jemand anders gelöscht? Ich habe es geschoben. Nein, verschoben. Verschoben, alles klar. Gelöscht, ja, alles klar. Ich habe, dann schließe ich hier sozusagen an. Und zwar, ich nutze ja gerne Podcasts auch, um was dazuzulernen und aber auch immer gut unterhalten zu werden. Und eine Mischung aus dazulernen und unterhalten werden, das schafft der jurafunk.de Podcast. Das sind zwei Rechtsanwälte, Stefan Dirks und Henrik Krasemann, die trockene juristische Themen aufbereiten, und aber mit einem gewissen Schwung, und wir haben auch so Entertainment-Fähigkeiten. Ich bin da in die letzte Folge reingeraten. Da ging es um die Benutzung des Fotos von diesem Gewerkschaftsführer von der kleinen Lokführergesellschaft, Gewerkschaft, der Herr Weselski, der wurde ja auf ein Werbeplakat von der Firma Sixt abgebildet. Das wurde jedenfalls so bei Twitter rumgereicht. Und die Unterzeile war unser Mitarbeiter des Monats, weil dadurch, dass er einen Streik ausgerufen hat, mehr Autos geliehen worden sind bei Sixt. Und so ist irgendwie so diese augenzwinkernde Werbung entstanden. Und da war halt die Frage, darf so eine Firma überhaupt mit dem Foto eines Menschen, mit dem sie ja eigentlich nichts zu tun haben, Werbung treiben oder nicht? Und das ist natürlich eine sehr interessante und spannende Frage. Und das haben die beiden da diskutiert, mit allem Für und Wider. Und ich will das Ergebnis jetzt gar nicht vorgreifen, aber solche Sachen werden halt da aufgenommen und ich finde, das machen die ausgesprochen nett. Und das ist auch immer nur so 30 Minuten lang. Also selbst wenn einen Jura nicht so interessiert, man wird da nicht zu arg strapaziert. Das ist aber mein Tipp für heute. Ja, das ist ein cooler spannend. Tipp. Die machen das echt nett. Und ich hatte ja gerade schon ins Feld geworfen, jetzt hau ich hier noch zwei Sachen raus. Die Dotti Groß, Hörmupfel aus dem Podcast aus dem Allgäu, auch ein Personal Podcast, die hat Motive entworfen, die sie auf T-Shirts, Taschen, Tassen, was weiß ich so drucken lässt über Spreadshirt, weil sie die Idee gehabt hat, Flagge zu zeigen, also selber eine eigene Litfaßsäule zu sein für das, was man eigentlich transportieren möchte. Und wir haben ja im Prinzip auch vorhin schon davon gesprochen, wie kann man Menschen auf das Thema Podcast aufmerksam machen? Und die Dotti Groß hat einfach gesagt, ich schreibe mir sozusagen, ich bin Podcast-Hörerin oder ich mache Podcast auf mein T-Shirt und damit laufe ich durch die Gegend und guck mal, wie die Umwelt darauf reagiert. Finde ich eine ganz witzige Idee. Und da will ich gerne hier auch mal eben diese Idee zumindest bekannt machen. Das ist natürlich auch ein Shop und irgendjemand wird da auch Geld verdienen, aber ich verdiene da kein Geld, keine Sorge. Ja, und vor allem sehe ich gerade, also ich bin ja nicht unbedingt ein T-Shirt-Fan, also ich mag T-Shirts, aber ich würde jetzt mein T-Shirt nicht beschriften, finde ich immer ein bisschen komisch. Aber da gibt es noch ganz viele andere Sachen, also Taschen, natürlich die klassischen Tassen, aber auch Wasserflaschen und Regenschirme und so weiter und zum Teil wirklich sauschön gemacht. Also so, ich bin Podcaster auf dieser Tasche. Gefällt mir sehr gut. Ich werde wahrscheinlich gleich eine Tasche bestellen. Sehr schön, sehr schön. Podcast animiert zum Shoppen. Ja, Shopcast. Shopcast. Schalten Sie auch beim nächsten Mal. Ja, siehst du, das ist der Phönix. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Ja. Genau, gibt's das eigentlich schon, wäre jetzt die Frage gewesen. Ich mache einen Podcast über Shopping. Ja. Natürlich genau. War es meine Idee ganz alleine und hatte nirgendwo eine Vorlage für. Nee, genau. Und dann machst du noch die Weiterentwicklung, den Videopodcast zum Shopping. Und das gibt's ja, das hat's noch nie gegeben. Nein, nie. Das ist ja ganz neu. Shopping Queen auf Audio-Podcast. Ja. Muss ich da dann dem Sender irgendwie Tantiemen für zahlen? Jo, da kannst du ja mal beim Jurafunk anfragen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass du da was bezahlen musst, ja. Sehr gute Antwort, auf die habe ich jetzt gehofft. Schön. Also ich frage mich jetzt gerade, wenn du den Podcast Shopping Queen auf Podcast nennst, wem du da Tantiemen abgeben willst, der schwulen Gemeinde oder dem ursprünglichen Macher, wenn du dich Shopping Queen nennst. Ihr dürft euch die 27% teilen und den Rest sack ich ein, ist doch klar. Okay. Werbegelder und sowas, ja. Ja, und ich habe dann jetzt gerade, während du gesprochen hast über den Pfälzer Akzent, also was ja eigentlich ein Dialekt ist, aber wenn man das mal so ein bisschen breiter denkt, es gibt einen Holländer, der nach Kanada gegangen ist und er macht dort einen Podcast und der nennt sich So to Speak Podcast with an Accent. Und also die Unterzeile Everything sounds better with an accent, was ich sehr nett finde. Also ganz der meine macht Meinung. Also ja genau, der macht eben genau aus seinem Akzent kein Hehl, sondern er sagt also, das ist sein Markenzeichen, wenn man so will. Er sendet im Moment ein bisschen weniger, weil er auch ganz viel zu tun hat, aber er probiert es immer wieder und ist, glaube ich, auch ein Radiomann. Also er hat eine sehr sonore Stimme. Man kann ihm sehr gut folgen im Englischen. Also er spricht sehr langsam. Ein jemand, der mal etwas langsamer Englisch spricht, der hilft mir beim Verständnis. Und ich habe da alles ab und zu mal reingehört. Also jetzt verfolgt das nicht so ganz hundertprozentig, aber das hat mir gefallen. Und immer wenn jemand über Akzent spricht oder Dialekt spricht, dann fällt mir der wieder ein. Deswegen habe ich ihn jetzt auch noch gerade auf die Liste genommen. Du hast gesagt, er ist ursprünglich ein Holländer. Er ist ein Holländer, genau. Das war, er hat eine Folge, wo er die Rückmeldungen beschreibt, dass er häufig gefragt wurde, ob er German ist oder ob er Swedish ist oder so. Und dann, nein, alles falsch. I'm a Dutch. So. Sehr nett. Ja, und die haben auch einen sehr schönen Akzent im Englischen. Also das höre ich mir auf jeden Fall mal. Der macht das ja nicht. Ich weiß nicht, ich finde den Akzent ohnehin irgendwie cool. Also jetzt auch dieses holländisch-deutsche. Ich finde das irgendwie witzig. Mhm. Mhm. Also mir gefallen Akzente überhaupt. Also nicht nur Dialekte, sondern auch Akzente. Mhm. Die bringen so einen speziellen Charme rein. Also auch wenn ich in der Arbeit bin und so. Also am wenigsten mag ich es mit Native-Speaking-English-Leuten zu sprechen. Viel spannender ist so, wenn der Franzose und der Italiener und eben ich als Schweizer versuchen, gemeinsam Englisch zu sprechen. Ja. Das ist geil. Sehr schön. Ja, das konnte man ja gestern, weil als die ESA ihren großen Tag hatte, wo viele da auf dem Kometen gelandet ist, konnte man das ja auch sehr schön verfolgen, auf wie viele verschiedene Arten man Englisch sprechen kann. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr da ein bisschen reingehört habt, aber es ist doch wunderschön. Ich finde das wirklich toll. Und umso emotionaler, dass es wurde, umso verrückter wurde das ja. Englisch. Das war doch toll. Das war wirklich, wirklich schön. Ja, also wer es nicht verfolgen konnte, ich glaube, da gibt es bestimmt auch Aufzeichnungen bei YouTube natürlich irgendwo. Also das ist auch eine Sehempfehlung oder eine Konsumempfehlung. Wenn es geschichtsträchtig ist, werden wir das wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre noch. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ist es so, dass sich das wirklich als Ikone irgendwie dann auch wiederfinden lässt. Bestimmt. Das ist ja auch eine tolle Sache. Also man kann sich das nicht vorstellen. 500 Millionen Kilometer. Was ist das für eine Dimension? Die fahre ich in einen Monat, hallo? Nein, es hat mal jemand gesagt, stellen Sie sich vor, Sie würden in Hamburg und in Bremen würden jeweils 2 Leute sitzen, die ein Modellboot auf dem Bodensee fernsteuern können. Und die sollen sich treffen. Kann man sich das vorstellen? Kann man sich nicht vorstellen. Und es sind überschaubare Dimensionen und es ist nur zweidimensional und die machen das mit 500 Millionen Kilometern im Dreidimensionalen und die treffen sich. Es ist mir unbegreiflich. Das ist so Wahnsinn. Es ist unbegreiflich. Aber es geht irgendwie. Egal, ob sie da jetzt was rausfinden auf diesem Kometen oder nicht, rein technisch gesehen ist das so eine Wahnsinnsleistung. Also. Ja. Ob der da jetzt die Parklücke richtig getroffen hat, das ist jetzt dann auch egal. Das wäre es noch, weißt du, sieht man tatsächlich auf den ersten Fotos irgendwie so eine Parklücke. Ja, es gab Leben vor uns. Ja, wir haben jetzt schon 2 Himmelskörper, die ausschließlich von Robotern belebt sind. Oh nee, wahrscheinlich mehr sogar. Auf dem Mond steht ja auch ja. irgendwas rum. Ja, ja, ja. Aber es ist interessant. Es gibt mehr von Robotern bewohnte Himmelskörper als von Menschen bewohnte. Sehr interessant, diese Theorie. Also wieder Thema Phönix. Ja, aber auch, genau. Also ja. Ich glaube, uns geht der Gesprächsstoff nicht aus. Also von daher. Es besteht ein Funken Hoffnung, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, meine Herren, wollen wir das mit der Hoffnung dann als Ausblick in die Zukunft nehmen, wo wir noch nicht genau wissen, wie die Zukunft werden wird, aber es wird bestimmt eine geben. Also ja, absolut. Ja, es war früher ja mehr Hoffnung, früher war mehr Zukunft, das wissen wir ja alle. Aber auch morgen wird es dann noch eine Zukunft geben, vermutlich. Nehmen wir das als Ende und kommen hiermit dann zum Ende der 26. Ausgabe und zum Ende dieser Season, dieser Staffel vom Magazin, Podcast-Magazin der Podunion. Geht ihr mit mir konform? Jawohl, schönes doch. Schlusswort hast du gewählt. Also früher gab es mehr Hoffnung. Also besser kannst du die Episode nicht beschließen. Also gut, in diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören, allen Hörerinnen und Hörern, die bis hierhin durchgehalten haben. Vielen Dank für die Kommentare im Chat. Vielen Dank auch an den Pogipsi, der jetzt sich zurückgezogen hat. Und auch schöne Grüße an den Jörg, Bobson Bob, der heute nicht dabei sein konnte, aber sonst ja auch ein ständiger Vertreter hier gewesen ist, ein Gast gewesen, wie nennt man das? Teammitglied. Ja, Teammitglied? Der Schraubenschlüssel im Werkzeugkasten, sozusagen. Ah. Ja? Unser Klempner. Okay, also ein Dank an alle, Dank an Rico, ganz besonders. Ich danke dir. Einen Dank an Marc oder Scrollflow. Jawohl, gerne. Ich bedanke mich für die schöne Zeit im Magazin. Und ach, jetzt werde ich wieder so. Ich weiß auch nicht. Du hast ja den Vorteil, du darfst dir das ja noch ein paar Mal anhören. Du darfst ja den Schnitt machen. Geh mir nicht auf den Zeiger. Ich spring durch die Leitung. Ich schwör's dir, irgendwann habe ich's. Ich habe eine Bankart 100, ey. Ich bin ratzfatz da oben. Weißt du? Wir schlottern. Da ist aber zappenduster. Da ist, ey. Mir schlottern die Knie. Jesus. Da musst du dich aber beeilen, weil sonst nächste Woche geht er noch mehr in den Norden. Da musst du ihm hinterherfahren. Aber finde ich gut, wenn du ihm hinterherfährst, dann treffen wir uns alle in Berlin. Ich muss auch arbeiten. Mensch, und dann ist die Diskussion, wo jetzt die Mitte des Ruhrgebiets liegt, aber das kleinste Problem. Ja, das schwöre ich dir. Das ist wirklich das kleinste Problem. Wenn das letzte Problem ist, was wir haben, dann geht es uns sehr, sehr gut. Ich meine, es geht uns ohnehin schon sehr, sehr gut. Aber das ist auch eine andere Diskussion, die wir hier nicht führen. Also, gut. Noch einmal Dankeschön und gute Nacht und ja, bis bald vielleicht. Tschüss. Tschüss. Ciao. Magazin.